if you base medicine on science, you kill people. If you base the design of planes on science, they fly. If you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works, bitches. Herzlich willkommen bei Methodisch Inkorrekt, Folge 2, direkt aus dem Fusionsreaktor der Wissenschaft. Heute wieder mit Reinhard Remfort. Hallo. Und dem Halbforscher Nicolas Wörl. Warum halb? Ich habe immer gedacht, ich bin der mit der halben Stelle, der zu wenig verdient. Du hast doch eine volle, oder? über unser Gehalt, da schweigen wir. Da legen wir Schweigen. Wir werden beide unterbezahlt, glaube ich. So viel ist klar. Ja, ja. Halbforscher ist ein Titel, den mein Sohn mir in der letzten Woche vergeben hat. Und zwar mit einer sehr schlüssigen, stichhaltigen Begründung. Warum? Er hat festgestellt beim Abendbrot, dass ich noch nie was erfunden habe. Also er hat mich gefragt, ob ich schon mal was erfunden habe. Daraufhin habe ich ihm gesagt, naja, so richtig erfunden eigentlich noch nicht. Und dann hat er gesagt, dann bist du kein richtiger Forscher, dann bist du eher so ein Halbforscher. Hat dich das getroffen? So ja, ein kleines bisschen. Also weiß ja. Nicht, so ein bisschen Herz. Hast du hier auf der Arbeit vielleicht gemerkt, dass der Ton rauer geworden ist, dass ich jetzt etwas mehr darauf abziele, dass wir etwas entwickeln hier, erfinden? Ich leide wie eh und je. Ja, genau. Hier, Chef, ich habe was Tolles gemacht. Ja, aber sobald du mir hier eine Erfindung ranbringst, auf die ich meinen Namen schreiben darf, wirst du in meiner Gunst steigen, damit ich wiederum in der Gunst meines Sohnes steige. Können ja erstmal mit dem Paper anfangen. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das als Erfindung für also schon eher so Patent. Ich bin mir nicht sicher, ob mein Sohn unbedingt ein Patent braucht, aber es sollte sicherlich schon ein Gerät sein, was pufft und zischt und irgendwas macht. Also so in die Richtung sollte es, glaube ich, schon gehen. Also ich meine, du weißt es, aber die Hörer wissen es nicht. Mein Sohn ist 5. Also, du hast versucht, ihm klarzumachen, was Grundlagenforschung bedeutet, oder? Nicht wirklich, nein. Ich wollte ihm auch diese weitere Enttäuschung ersparen. Ich sag ja immer so gerne, ich hatte ja einen kurzen Ausflug auch in die Industrie, und wenn ich jetzt gefragt werde, wo ich gerne arbeite, dann sage ich immer gerne, ich mache, oder da wo ich mich sehe, wo ich gerne arbeite, das ist eher so im Bereich der sinnfreien Forschung. Damit meine ich natürlich eher ohne ein Produkt. Das sagst du jetzt aber nicht einem Geldgeber gegenüber, oder? Also, ich mache gern sinnfreie Forschung. Nee, da natürlich nicht. Nee. Wie läuft's bei dir? Oh, ja, das übliche. Gäste aus aller Herren Länder. Ich muss wieder ganz viel Englisch sprechen. Wird besser. Oh, in dem Zusammenhang bin ich etwas im Stress. Ich wurde gebeten, am Montag einen Vortrag eben für diese internationalen Gaststudenten zu halten. Und zwar über Solid State Physics, also Festkörperphysik. Und zwar Material Properties. Das allerdings in 90 Minuten, Materialwissenschaften in 90 Minuten. So rundum ist, einmal alles, oder was? Ja. Ja. Das ist recht sportlich, und da leide ich gerade etwas drunter, weil ich diesen Vortrag vorbereiten muss. Das fällt mir nicht so ganz einfach. Also man muss einfach viel reduzieren, ne? Man muss Konzepte zusammenfassen. Also in 90 Minuten kannst du gerade mal so einen Rundumschlag aller, weiß ich nicht, Quarks und Co., was ist Material, Wissenschaft machen. Du musst halt unglaublich reduzieren, ungefähr so wie beim Science Slam. Da haben wir in der letzten Woche drüber gesprochen. Übrigens. Diese Überleitung, ne? Ist mir zu Ohren gekommen. Ja, Reinhard, das muss man ja mal sagen dürfen. Ja. Du hast wieder mitgemacht, ne? Ich habe wieder mitgemacht. Diesmal in Bochum in der Rotunde. Sehr schönes Fleckchen. Ja, stimmt. So ein alter, also eher schönes Fleckchen, dann zu sagen, runtergekommener Bahnhof ist irgendwie nicht so pralle. Nee, das ist ein netter, kleiner, alter, ich glaube, es heißt alter Katholikenbahnhof oder so. Ich habe direkt an sowas wie Kirche gedacht. Aber ist tatsächlich eine nette Location. Ist halt wirklich ein alter Bahnhof, wo vorne eine dicke Bühne, eine dezente Disco-Kugel hängt in der Mitte unter der Decke, mit einem Durchmesser von irgendwie 2 Metern oder so. Ist aber echt nett da. Also da gibt's auch das öfter mal Partys. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und? Ja, natürlich war es hart, aber es hat gereicht. Es hat mal wieder gereicht. Ne? Du hast mal wieder gewonnen. Deswegen muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Diesmal war ich auch dabei. Und ja, das weiß ich sehr zu schätzen. Du hast mich mit großem Stolz erfüllt. Ich war begeistert, ja. Ein schöner Vortrag, ich hatte sehr viel Spaß. Die landen auch irgendwann mal, also der jetzt aus Bochum nicht, aber der von vorher aus Duisburg, die landen irgendwann mal bei YouTube, wenn die mal von Loops hochgeladen werden, also so wie deiner. Wenn die mal beide da sind, können wir die ja mal beide verlinken. Also das kann man, glaube ich, auch wirklich als echten Tipp weitergeben an die Hörer. Also falls mal ein Science Slam bei euch in der Nähe ist, geht da mal hin, weil das ist wirklich extrem spannend. Ich war mal wieder angenehm überrascht, wie, also man könnte sich ja vorstellen, in Bochum, in so einer Stadt, wo die Universität sehr etabliert ist, hängen da nur Studenten rum und junges Volk. Die sind auch da, aber es sind auch, also das Publikum ist extrem durchwachsen und sehr breit interessiert, möchte ich sagen. Also auch ältere Leute. Das Schöne, was ich finde ich am Science Slam ist, man kommt jetzt auf die Idee, da hängen nur irgendwelche Nerds, die was zu Physik oder Informatik oder so erzählen. Aber das ist halt sowohl das Publikum als auch die Slammer selbst bunt gemischt von irgendwelchen Historikern bis hin halt zu Physikern, Chemiker oder sonst was. Ja. Und im Publikum sitzen halt auch von Rentner bis Kinder. Das ist schön. Ja, und man lernt immer ein kleines bisschen was. Und als Slammer gibt's Freibier. Okay, ja, das war noch nicht so mein Beweggrund, dahin zu gehen. Aber naja. Ja, es hat mir jedenfalls wieder Spaß gemacht. Also auf jeden Fall, falls ihr mal irgendwo in der Nähe seid, wo ein Science Slam stattfindet, das ist auf jeden Fall ein... Geht hin. Geht hin, ja. Sagen wir es, wie es ist. Genau. Ich glaube... Ja, wieder... ich guck mal auf den Sendungsplan, den ich hochprofessionell vor mir liegen habe. Und du siehst bereits... wir haben schon wieder Mist erzählt, oder? Nee, Mist erzählt nicht, aber... Wir haben Errata wieder, ne? Ja. Wie immer versuchen wir uns ja selber zu korrigieren am Ende. Am Anfang einer neuen Folge. So eine Form von Review. Nur halt kein Pair-Review. Unser eigenes. Ja, ich muss mich entschuldigen und das möchte ich hochoffiziell machen. Oh, say, can't you see? Oh, nee, bitte lass es. Ich finde das schon immer schlimm, wenn mein Bruder singt, aber du toppst das. Lass das bitte. Obama, entschuldige. Ich muss mich beim amerikanischen Volk entschuldigen. Warum? Ja, okay, warum? And the home of the free. Sing brave. Weiter, komm, mach. Jetzt. Ich muss mich beim amerikanischen Volk entschuldigen. Du erinnerst dich, was wir in der letzten Sendung gemacht haben? Ich erinnere mich an diesen kleinen Test. Wir haben ein Quiz gemacht, bei dem du sehr gut abgeschlossen hast. Ich habe dich gegen alle Amerikaner antreten lassen und du hast gewonnen. Du warst besser als, ich erinnere mich nicht mehr so ganz, aber so 93% aller Amerikaner oder so, ja, weil du 13 Fragen von 13 richtig beantwortet hast. Richtig. Im Nachhinein ist mir ein wenig peinlich, dass ich dann behauptet habe, dass man dort auch dass man da auch Affen hätte hinsetzen können, die Fragen beantworten. Ja, du hast, glaube ich, gesagt, man kann Affen hinsetzen, die einfach wahllos auf zwei Knöpfe hauen. Genau, oder so. Ja. Das war natürlich nicht ganz falsch. Für viele der Fragen war das richtig. Wir hatten da nämlich so Ja- und Nein-Fragen. Und da war es so, dass bei manchen dieser Ja- und Nein-Wahr- oder Falsch-Antworten die Amerikaner tatsächlich mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% richtig geraten. Diese Normalverteilung. Es stimmt aber nicht für alle. Also es gibt auch Fragen, wo sie unterdurchschnittlich geantwortet haben. Zum Beispiel bei der Frage nach dem häufigsten Gas in der Erdatmosphäre. Da gab es 4 Antwortmöglichkeiten und nur 20% haben Stickstoff gesagt. Da waren sie also unterdurchschnittlich sogar. Aber es gab auch Fragen, wo sie das richtige Gespür hatten. Deswegen möchte ich mich hier in aller Form entschuldigen. Und um mich zu falsifizieren, hatte ich mir überlegt, entweder wollte ich einen Würfel mitbringen und diesen Test nochmal machen und es tatsächlich auswürfeln. Zu dem Entschuldigen nochmal zurück, das hätte ich gerne nächste Woche nochmal, wenn wir unseren amerikanischen Gast hier haben, dass du da nochmal einen Kniefall machst, bitte. Schauen wir mal, ja. Also ich hatte mir überlegt, entweder machen wir diesen Test jetzt nochmal und ich würfel die Antworten aus und dann werden wir ja sehen. so, sozusagen experimental Wissenschaftler. Wir werden dann sehen, ob die Amerikaner schlauer sind als ein Würfel oder ein Ass. Du musst das aber relativ häufig machen. Ja, genau. Deswegen habe ich da was vorbereitet. Ich habe einen völlig unbedarften Fünfjährigen gefunden. Lass mich raten, das ist der, der denkt, dass du, also der nicht denkt, der weiß, dass du kein richtiger Wissenschaftler bist. Sondern nur ein Halbforscher. Ja. Dieses Kind habe ich mal diesen Test machen lassen. Ich habe da mal was vorbereitet und mitgebracht. Also, hier kommt die erste Frage. Die erste Frage ist, ist alle Radioaktivität von Menschen gemacht? Ist das richtig oder ist das falsch? Falsch. Ist falsch, okay, habe ich notiert. Elektronen sind kleiner als Atome. Ist das richtig oder falsch? Richtig. Du hörst, er startet nicht so schlecht. Ja. Wir gehen hier mal raus. Die ganzen Fragen sind ja, dauern ja etwas lange. Deswegen springe ich mal etwas. Also ich habe den gesamten Test mit ihm gemacht. Aber ich möchte dir natürlich auch noch vorspielen, wie das Endergebnis war. Und jetzt sind wir am Ende dieses Quizzes angekommen. Sehr gut. Ja. Gut gemacht. Hast du Handzeichen gegeben? Nein, natürlich nicht. Völlig... nur ein einziges Mal durchgeführt. Wissenschaftler aus und aus keine Tipps gegeben. Welchen Gases steigt die Temperatur in der Atmosphäre? CO2, Wasserstoff, Helium oder Radon? CO2. Du hörst auch in meinem in meiner Stimme ein gewisses eine Überraschung. Da wird in Nachrichten ja wirklich so mit zugeballert. Natürliche Rohstoff wird mit der bei manchen mit Fragen war ich erstaunt, dass Fracking nennt. Kohle, also, Diamanten, wobei er hat mich in einer Frage enttäuscht zur Erdgas, Nanotechnologie. Ah, da hat er die falsche Antwort gegeben. Ah. Naturgas. Ja. So, das war die letzte Frage. Jetzt hören wir mal eben ins Ergebnis ein. Ob du männlich oder weiblich bist. Du bist männlich. Du bist unter 18, ganz knapp. und du hast weniger als einen Highschool-Abschluss. So. Alle Fragen richtig. Du hast 10 von 13 Fragen richtig beantwortet. Bist damit schlauer als 63% der Amerikaner. Was? Nix. Ich mache mir ganz einfach keine Sorgen um dich. Ja, damit habe ich meinen Samstag verbracht. Er hat nicht ganz verstanden, was er da gemacht hat, aber er hat ganz gut abgeschlossen. Fällt das unter Kinderarbeit? Ich möchte das Ergebnis einfach mal so stehen lassen. Ja. Ansonsten muss ich mich wahrscheinlich erst entschuldigen und dann direkt wieder einen hinterher. Ne? Ich habe noch etwas zum Errata beizutragen. Ja. Ich sollte mir fällt gerade auf, irgendwie sollte ich auch mal die letzte Folge selbst reflektieren und vielleicht auch mal noch was dazu sagen. Ich habe tatsächlich zu einem Thema, was ich vorgestellt habe, zu unserem Bierexperiment. Ist mir noch was eingefallen, was ich gerne noch hinzufügen möchte. Ist kein wirkliches Errata, aber doch so eine quasi Ergänzung, möchte ich sagen. Weißt du, was Obstbauern machen, wenn es sehr, sehr kalt wird? Die Heizung an. Nein, keine Ahnung. Keine Ahnung. Die bedrienen sich eines Tricks, den man Frostschutzberegnung nennt. Hast du davon schon was gehört? Mir hat heute der Sebastian im Büro drüben erzählt, dass das längste deutsche Wort abgeschafft wurde. Aber es war nicht Frostschutzberegnung. Nee, es war nicht Frostschutzberegnung, aber es klang ähnlich behämmert. Es war nicht Frostschutzberegnung, denn die Frostschutzberegnung gibt es immer noch. Da bedienen sich die Bauern nämlich eines Tricks. Wir hatten ja letztes Mal gelernt, dass Energie dann frei wird, wenn Wasser gefriert, beziehungsweise Wasserdampf kondensiert. Ja. Da wird Energie frei und die Energie kann man nutzen. Die haben wir vor 2 Wochen haben wir die genutzt, um unser Bier warm zu machen. Die Obstbauern nutzen die, um ihre Pflanzen zu schützen. Die besprühen nämlich ihre Obstplantage, also die Apfelbäume, die Blüten insbesondere, mit Wasser. Dieses Wasser gefriert dann, weil es da sehr kalt ist. Und durch dieses Gefrieren des Wassers wird Energie frei. Diese Energie wärmt quasi die Blüten und schützt die in der Nacht vor dem Erfrieren. Das ist ja schräg. Das ist schräg. Das ist wie so ein Aufsprüh-Iglu. Genau, ja. Und das muss durchgezogen werden über die ganze Nacht natürlich. Du musst ständig Energie zuführen, also musst weiter beregnen über die ganze Nacht. Das macht die Sache natürlich etwas kompliziert. Du brauchst viel Wasser. Mhm. Man muss, der Boden wird halt auch sehr feucht und die Wurzeln können ja schimmeln quasi auf Dauer. Also es ist nicht ganz unproblematisch, aber ist ein Trick, der angewandt wird. Voraussetzung ist, die relative Luftfeuchtigkeit beträgt mindestens 60%, weil sonst und der Wind darf nicht zu stark sein, weil dann verdunstest du das Wasser wieder und dann hast du natürlich den gegenteiligen Effekt. Dann wird keine Energie frei, also keine Wärme erzeugt, sondern du kühlst und dann hast du natürlich einen gegenteiligen Effekt. Aber das wollte ich noch sagen, weil dieses etwas abstrakte Beispiel der Bierkühlung. Ja, ich habe ja letztes Mal schon gefragt, warum zur Hölle kriegt man dafür Geld? Ja, du siehst, das ist eine Methode, die schon relativ lange angewendet wird, offensichtlich. Hm. Ja, das waren eigentlich die Sachen, die ich noch zu ergänzen hatte von der letzten Sendung. Ja, ich sollte das auch mal machen. Aber die Frage ist, wann? Ich bereite ja schon immer heute die Sendung von heute vor. Ja, vielleicht machst du auch einfach nicht so viele Fehler, wenn du lehnst dich vielleicht nicht ganz so weit, du nimmst es halt nicht mit ganzen Völkern auf. Ja, so genau. Und dann auch noch mit der Weltmacht da drüben, ne? Schauen wir uns mal an, womit wir uns heute anlegen. Welche Themen haben wir denn heute vorbereitet? Hast du uns was Schönes mitgebracht? Ich glaube, das erste Thema ist meins, oder? Das erste ist deins, ja. Das erste Thema, das ich mitgebracht habe, habe ich genannt, die kleinste Wasserbombe der Welt. Schauen wir mal, was es damit auf sich hat. Spannung. Nächstes bin ich, ne? Ich habe auch zwei Themen mitgebracht. Mein erstes habe ich mal genannt Captain Kirk. Würden Sie das bitte mal kurz sortieren? Ich bin gespannt. Ja? Mein zweites Thema heißt, und unser drittes heißt, wir drucken uns eine Superkraft. Sag mal, kann es sein, dass wir uns stinklangweilige Paper nehmen und einfach nur einen schönen Titel dazu machen? Mein zweites Thema, wo ist es denn? Ist da. Drachentöter made in Texas. Das klingt auch spannend. Ja. Es geht nicht um Wummen, möchte ich dabei anmerken. Ich habe dazu noch, ich kam nicht umhin, in diesen zwei Wochen, muss ich zugeben, ist so viel passiert in der Welt der Wissenschaft, dass ich noch ein kleines Thema, aber das kein echtes wissenschaftliches Thema, ist mehr so ein Eye-Candy mitbringen musste. Moleküle unter dem Mikroskop, aber das machen wir ganz am Ende der Show. Aber das muss ich dir einfach zeigen. Ja, ich weiß nicht, irgendwie hatte ich diese Woche das Gefühl, oder in den letzten zwei Wochen, dass wirklich viel passiert ist. Und ich konnte mich nur schwerlich entscheiden für ein Thema. Hast du mitgekriegt, wie sie, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, ich glaube, in Russland einen Mammut ausgegraben haben? Ja, habe ich mitbekommen. Da soll noch irgendwie mit Blut oder so? Die haben dieses Mammut ausgegraben und haben dann irgendwo aus Versehen in den Bauch rein gestochen quasi. Ich kann mir genau vorstellen, wie das da passiert ist. Jeder stellt sich das so vor, oh, hochwissenschaftlich, die werden da mit Pinselchen und so alles ausbuddeln und es läuft haargenau so ab, da sind drei Typen, jeder mit einer Pulle Bier in der Hand und einem dicken einem Spaten und naja. Okay, das nimmst du auf deine Kappe. Ja, ja. Ich habe mich mit dem Westen in den Haaren, du dann mit dem Osten. Die haben dieses Mammut ausgegraben und dann aus Versehen die Hülle des Mammuts oder wie sagt man, die Haut perforiert und da ist flüssiges Blut ausgetreten. Hey. Und also bei Minusgraden, bei denen sie ausgebuddelt haben. Das heißt, da lebt das Erstaunliche daran ist eben, dass das Blut flüssig war und deswegen liegt die Vermutung nahe, dass eine gewisse Form von Frostschutzmittel im Blut von Mammuts gewesen sein könnte. Also das wird jetzt natürlich noch untersucht, aber zumindest war das erstmal eine Überraschung. Und weißt du, was das Lustigste war? Ein Tag später habe ich eine Pressemitteilung gelesen von einem Russen, von einem russischen Genforscher, der sofort wieder geschrien hat, wir klonen das erste Mammut. Das habe ich auch gelesen. Aber ich fand diese Reaktion, er hört Blut und dann wird sofort der nächste Mammutzoo in Moskau eröffnet. Jurassic Park. Haben wir zumindest schon mal einen Mammut, ne? Ja. Wo Mammuts sind Dinosaurier nicht fern, würde ich sagen. Richtig. Ja, das aber nur so nebenbei. Also es fiel mir etwas schwer, mich auf ein Thema festzulegen oder auf Themen festzulegen für diese Sendung. Ah ja, ich habe heute ja auch noch ein Experiment mitgebracht. Du hast ein Experiment mitgebracht? Ich habe ein Experiment mitgebracht, das wir irgendwann mal so in der Mitte machen. Betitelt tue ich das Ganze mal mit Frühstück beim Herrn der Unterwelt. Es knüpft an die 0. Episode ein bisschen an. Es geht um ein Ei. Es unter anderem. Und Vulkane. Ich konnte die Putzfrau hier in dem Gebäude so gerade wieder besänftigen. Werden die Eier explodieren? Oder? Wenn ich wirklich ehrlich sein soll, ich weiß es nicht. Himmel. Naja, haben wir irgendwas, wir brauchen nachher noch irgendwas Spitzes. Ich glaube, ich muss gleich mal kurz. Ja. Ich glaube, so. Bevor hier die Welt untergeht oder zumindest mein Büro, würde ich vorschlagen, wir reden ein bisschen über wissenschaftliche Themen. Sehr gern. Ich habe ein irres Thema gefunden, das erste wissenschaftliche Thema heute, und ich habe es genannt, die kleinste Wasserbombe der Welt. Das ist sehr interessant. Ich bin da über ein Paper gestoßen, in den Physical Review Letters vom 12. April. Da hat Professor Xi Chen, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, von der Columbia Engineering, ein sehr interessantes Experiment gemacht, und zwar mit Buckyballs. Du weißt, was Buckyballs sind? Ja, Buckyballs, das sind Buckminsterfullerien. Oh, so kleine Fußbälle aus Kohlenstoff. Genau, Fußballmolekül, hätte ich auch gesagt. Ja. Ich hab mal von einem Typen gehört, der hat mit dem der hat ja einen Nobelpreis dafür gekriegt, ne? Und der hat mit dem Typen beim Essen bei einer Konferenz gesessen, ohne zu rallen, dass der gerade neben Nobelpreisträger sitzt und sich mit dem unterhält. Diese Wunde musst du jetzt aufreißen. Ja, muss ich. Also um das okay, dann formuliere ich es aber auch aus. Dieses Fußballmolekül oder Buckminsterfullerene, von dem du gerade ganz richtig gesprochen hast, ist also ein Molekül, was aus 60 Kohlenstoffatomen besteht. Und es sieht halt genau aus wie so ein typischer Lederfußball, der so genäht ist aus Sechsecken und Fünfecken. Also der ist sphärisch, der ist hohl, ist nicht ganz so groß wie ein Fußball, ja. Sondern dieses Buckminsterfullerene hat einen Durchmesser von etwa einem Nanometer. Und so ein Nanometer ist so über dem Daumen mal 6.000 bis 8.000 Mal kleiner als ein rotes Blutkörperchen. Also schon wirklich sehr, sehr klein. Und genau, es gab jemanden, nämlich den Sir Harold Kroto. Der hat 1996 den Nobelpreis für die Entdeckung bzw. die Erforschung von dem Buckminsterfullerene bekommen. Und ich war auf einer Konferenz eingeladen, wo Sir Kroto dazu kam an einem Mittag oder zu einem Mittag, um den Nachmittag auf dieser Konferenz zu verbringen und auch einen ganz tollen Vortrag zu halten für die eingeladenen Wissenschaftler. Aber er kam halt mittags dazu und saß plötzlich an meinem Mittagstisch. Also da war so ein Buffet und er saß neben mir. Und ich kannte ihn nicht, ich habe ihn nicht erkannt und ich habe einfach mit ihm geredet. Aber du kannst dir, und du hast es ja gerade schon angedeutet, du kannst dir vorstellen, wie ich reagiert habe, als er nach dem Mittagessen plötzlich in Richtung Bühne ging. Da schluckte ich schon zum ersten Mal, weil ich dachte, oh, er hält einen Vortrag hier. Dann angekündigt wurde als Nobelpreisträger. In solchen Situationen geht man ja dann immer ganz schnell im Kopf durch, was man gesagt hat. Ja. Aber es war, glaube ich, ganz okay. Was mir halt wirklich, er hat halt gefragt, auf welchem Gebiet ich arbeite, und ich habe ihm halt ein bisschen darüber erzählt, dass wir uns auch mit Kohlenstoffschichten beschäftigen. Und das ist natürlich ganz lustig, wenn man weiß, dass er so ein gesamtes Feld der Erforschung von einem sehr speziellen Molekül aus der Wiege gehoben hat, quasi. Naja, aber darüber wollte ich eigentlich nicht sprechen. Aber danke, dass du diese Wunde wieder aufgerissen hast. Jede Möglichkeit, dich bloßzustellen. Also wir haben diese Fußballmoleküle, extrem, also die sind sehr stabil, weil wir diese kovalenten Bindungen haben, also Bindungen zwischen den Kohlenstoffatomen, sehr, sehr stabil. Und die haben noch ein paar ganz interessante Eigenschaften, diese Fullerene. Die haben hydrophobes Inneres, also benetzen nicht so leicht von innen. Und die sind relativ ungiftig für den menschlichen Körper. Was heißt denn relativ? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Studien gibt, wo schon mal massiv jemand Buckyballs gegessen hat. Wobei ich vermute, es gibt dazu Studien, ob die giftig sind, ob die toxisch sind. Aber also ich habe es jetzt einfach mal aus dem Artikel übernommen als relativ ungiftig. Ich kann dir leider das nicht quantifizieren, okay, ja, ja. Aber relativ ungiftig. Immerhin bestehen die nur aus Kohlenstoff. Also man kann sich vorstellen, dass Kohlenstoff jetzt nicht das schlechteste Material ist, es in den Körper zu bringen. Also wir haben diese Kohlenstofffußbälle. Und da wäre natürlich die Überlegung, und da denkt man schon etwas länger drüber nach, ob man die nicht nutzen könnte, da sie ja hohl sind von innen, Medizin in diese Buckyballs abzulegen und sehr gezielt an den Punkt im Körper zu bringen, wo die Medizin gebraucht wird. Ah, ja. Sozusagen als kleine Container, die Medizin transportieren. Abgesehen davon, die Dinger zu befüllen und so, wie will man gewährleisten, dass die nur an einer gewissen Stelle dann ihre Ladung abwerfen? Ja. Das weiß ich noch nicht. Ah. Aber die Frage ist eigentlich noch viel schwieriger. Die Frage ist erstmal, wie, oder die Frage, die du stellst, ist eigentlich die Frage, die ich jetzt auch stellen wollte. Wie bewegt man diese Buckyballs? Du bist vielleicht schon einen Schritt weiter zu sagen, wie bewege ich sie gezielt in die Leber Zelle? Erstmal, die grundsätzliche Frage ist erstmal, wie bewege ich die überhaupt? Denn diese Buckyballs sind ungeladen, die haben keine elektrische Ladung. Das heißt, du kannst sie nicht in irgendeinem elektrischen Feld bewegen. Und da ist jetzt dieser Professor Xi Chen, hatte die Idee, sie zu füllen. Und zwar mit einem Wassermolekül. Und du weißt, ein Wassermolekül ist polar, ja, hat also eine elektrische Ladungsverteilung. Und damit, mit einem einzelnen Wassermolekül in einem C60, in einem Buckyball, kannst du plötzlich dieses Buckyball bewegen in einem elektrischen Feld. Und das hat er gemacht. Er hat also einzelne Wassermoleküle in diese Fußballmoleküle eingeschlossen. Das Schöne ist ja, jeder, der das hört, stellt sich das vor wie so ein Baukasten. Ne? Man nimmt sich so ein Buckyball in die linke Hand, Wasserstoffmolekül in die rechte Hand und tüddelt das so da rein. Jeder, der sich genau damit beschäftigt oder schon mal in so einem Labor gewesen ist, weiß genau, das wird wahrscheinlich so laufen. Man nimmt eine Handvoll Buckyballs, wie auch immer die das da reinkriegen. Es funktioniert bei einem von 50.000 oder so. Und es ist messbar als verrauschtes Signal mit einem kleinen Peak irgendwo. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, wie er die wohl hergestellt hat. Ich habe auch schon überlegt, ob er das in dem Paper nicht beschrieben? Ich kann es dir im Moment nicht sagen. Aha. Wahrscheinlich ist es beschrieben. Wahrscheinlich habe ich nur nicht, habe ich nicht so, bin ich so tief nicht eingedrungen. Es würde mich nicht wundern, wenn es nicht beschrieben ist. Also ich hatte, wie gesagt, ich hatte letztens auch ein Paper gelesen und da stand zur Oberflächenbehandlung von ein paar Substraten einfach nur drin, specially prepared. Und nichts weiter. Und das war, glaube ich, im Nature oder in Science veröffentlicht. Und da habe ich auch gedacht, super, was ist das denn? Naja, gut, das ist der Schleckenschleim, der Verfahren überhaupt erstmal möglich. Ja, richtig. Ich habe in diesem Fall habe ich halt auch überlegt, könnte natürlich gut sein. Also ich will jetzt mich nicht noch auch, das sind auch wieder Amerikaner. Also mit dem möchte ich mich jetzt nicht anlegen, aber ich habe mir auch schon überlegt, wahrscheinlich hatten die nur eine Anlage, in denen die C60 herstellen und die hatten Leck und Wasser. Ja. Die haben nachher festgestellt, die Dinger enthalten Wasser. Aber das ist ja auch eine Kunst, das als Chance zu begreifen. Natürlich. Aber, nein, wir gehen mal davon aus, dass sie das gezielt hergestellt haben. Und das ist natürlich jetzt irre. Die haben also ein C60 mit einem polaren Wassermolekül drin. Und jetzt kannst du dieses C60 in einem elektrischen Feld bewegen und hinbewegen, wo du es haben möchtest. Und das gibt halt Hoffnung, dass man irgendwann polare Medizin in einem Körper bewegen kann. In irgendeiner Art und Weise. Aber davon mal abgesehen, dass das eine mögliche Anwendung ist, ist es auch noch hochinteressant, und das untersuchen die gerade, einzelne Moleküle zu untersuchen. Du hast also mit diesem Buckyball, mit diesem Fußballmolekül quasi das kleinste Labor der Welt. Ah. Du schließt ein einzelnes Molekül ein und kannst dieses Molekül untersuchen, wie sind die Bindungen, wie reagiert es mit der Außenwelt. Das kannst du unter normalen Bedingungen eben nicht, weil du nie ein einzelnes Molekül betrachten kannst. Es liegt immer auf einer Oberfläche. Und in diesem C60 kannst du es einschließen und da in diesen unter Laborbedingungen quasi untersuchen. Klingt auf jeden Fall interessant. Ich glaube auch, ja. Also hochinteressant, ja. Das war mein erstes Thema. Die kleinste Wasserbombe der Welt. Ja, ich bitte dich, ein Nanometer ist ja wohl mal klein. Ja, das stimmt. Aber ein Nanometer ist wirklich irre. Ne? Also wenn du bedenkst, dass ein rotes Blutkörperchen eben sowas wie 6.000 bis 8.000 Mal größer ist, da siehst du, in welchen Skalen man da Medizinkapseln bauen kann. Das meinte ich halt vorhin mit dem, also das ist das, was ich gerade mit dem meinte, man stellt sich so vor, man hat links in der Hand den Ball und rechts tüttelt man da sowas rein. Das ist halt nicht so, ne, sondern das ist halt wirklich, das sieht man nicht. Das sieht man auch unter dem Mikroskop nicht, das Zeug. Also unter dem Lichtmikroskop jetzt. Unter dem Lichtmikroskop ja, sicherlich nicht. Genau, das sieht man da halt nicht. Ja, ist schon irre, ja. Allerdings. Wir haben hier an der Uni übrigens auch jemanden, der ich glaube, es ist STM, was der hauptsächlich macht, und der hat eine Buckyball-Kanone. Der ballert mit Buckyballs auf Oberflächen. eine Wasserpistole im Grunde. Ja, noch nicht. Ne? Noch nicht. Er müsste halt noch Wasser, ja, aber dann der kleinste Super Soaker der Welt, der wäre genau, dann das Thema in der nächsten Woche. Ja. Tja. Naja, wenn du mit deinem Thema soweit durch bist, hast du ein Paper dazu, das du verlinken kannst? Genau, ich habe im Grunde genommen ein Paper, was ich verlinke, ja. Habe ich. Ich habe das Paper, da können wir vielleicht auch nochmal nachlesen, ob die oder wie diese Buckyballs mit Wasser hergestellt wurden. Und wenn es nicht drinsteht in dem Paper, dann wissen wir Zufallsfund. Zufallsfund, genau. Ich muss sagen, ich habe für meine beiden Themen, die ich heute vorbereitet habe, auch Paper rausgesucht, kann leider allerdings nur die Abstracts verlinken, weil die Paper halt lizenzpflichtig sind. Von der Uni aus hat man Zugriff, aber... Also das könnte bei meinem auch sein. Ja. Aber zumindest das Abstract ist verlinkt und wenn jemand Zugriff auf ein Uni-Netzwerk hat, kann man meistens dann auch das Paper sich angucken. Ja. Für mein erstes Thema habe ich eine kurze musikalische Einleitung, die du mal anklicken kannst, weil ich mein Notebook mal wieder vergessen habe. Ist nicht wahr. Ne? Da können wir mal kurz reinhören. Vielleicht, hier bitte. Ja. Ich meine, das wir haben ja gerade schon gehört, es geht um Captain Kirk. Das erinnert mich an meine Jugend. Ja. The Final Frontier. Und dazu für die Leute, die es nicht sofort erkennen, das ist Star Trek. Und zwar nicht Next Generation, sondern die alten. Da, wo sie doch mit Bügeleisen. Das war Raumpatrouille Orion. To seek out new life. Mein Gott, die Musik ist gar nicht so gut, ne? Nee, vor allem, ich habe das Video rausgesucht und dachte mir, die Musik. Und bis sie mal anfängt, ne, jetzt. Darf ich wieder mitsingen oder hast du genug von meinem Gesang? Nee, ich habe definitiv genug von meinem Gesang. Ich hatte noch kein Bier. es geht also um die Enterprise. Ich bin ein riesen Star Trek-Fan, also ich mag das, ich gucke das gerne, das ist mir auch nicht peinlich und als Physiker darf man das. Aber das... Da muss man das sogar. Wir mögen doch alle Chewbacca. Ja, genau. Ja. Um diesen geht's. Auf jeden Fall, ich bin auf ein kleines Paper gestoßen. Obwohl, Moment, bevor wir jetzt mit der Wissenschaft anfangen, wenn du Star Trek sagst, was ist denn deine Lieblings? Also die Originalserie oder Next Generation? Next Generation. Oder wie stehst du zu einem neumodischen Kram wie Voyager oder Ich finde, Voyager geht noch, kann man sich mal angucken. Die habe ich natürlich auch komplett gesehen. Ich habe durchgehend gehofft, dass Captain Janeway stirbt. Passiert nie. Die kann man auch noch ganz gut gucken. Deep Space Nine, finde ich, geht gar nicht. Mhm. Deep Space Nine ist nämlich gute Zeiten, schlechte Zeiten auf einer Raumstation. Das ist das geht gar nicht. Und hier die komplett neue Enterprise, die ja quasi die alte ist, Wer ist ja nochmal spielt. Vor Kirk und so spielt, die geht auch gar nicht. Die habe ich angefangen zu gucken, die ersten drei Folgen ist einfach scheiße. Die wurde auch irgendwann abgesetzt, weil die kein Mensch mehr geguckt hat. Oh, echt? Ja, okay. Auf jeden Fall, es geht um eine Technologie, die in sehr, sehr vielen Star Trek-Folgen vorkommt. Es ist nicht Beamen. Warte mal, was könnte es denn dann noch sein? Dann könnte es noch nicht der Kommunikator, wie heißt denn dieses Ding, womit der, der Doc immer rumrennt? Der Tricorder? Nee, der Tricorder ist es auch nicht. Oh, was gibt's denn noch? Phaser? Nee, Phaser auch nicht. Eher so im größeren Maßstab, so Raumschiffe betreffend. Warp-Antrieb. Na. Ja, was kommt denn jetzt? Der Traktorstrahl. Der Traktorstrahl? Der Traktorstrahl. Ja gut, der Traktorstrahl. Der kommt, glaube ich, sogar bei Star Wars mal vor, wo wir vorhin bei Chewbacca waren. Ist auch egal. Und zwar ist es schon seit vielen Jahren der Wunsch vieler Wissenschaftler beziehungsweise vieler Science-Fiction-Fans halt sowas zu realisieren. Ich weiß ja, also für die Leute, die es nicht kennen, ein Traktorstrahl bedeutet, irgendwo ist ein Objekt, vor allem also bei Star Trek häufig im Weltraum, ein anderes Raumschiff, und das wird an die Enterprise herangezogen mit einem so eine Art Lichtstrahl, halt ein Traktorstrahl. Ja. Man kann Objekte damit verschieben. Und der Unterschied, also wenn man sich jetzt die Kräfte anguckt, wir sprachen ja gerade über dieses Fußballmolekül, was wir anziehen können oder abstoßen oder steuern können. Das soll vermutlich nicht in einem elektrischen Feld stattfinden. Genau, das ist komplett, es soll halt kein Feld sein in dem Sinne, sondern ein gerichteter Strahl auf eine einzelne, auf ein einzelnes Objekt, das man halt heranziehen kann. Okay. Und wäre ja nicht unpraktisch, also wenn man mal wieder seinen Schlüssel, eigentlich viel ein besseres Beispiel. Wie oft passiert das, dass man auf der Couch sitzt, man möchte umschalten, weil das Programm mal wieder gähnend langweilig ist. Die Fernbedienung befindet sich nur leider in unsäglicher Weite von einem entfernt, anderthalb Meter, deswegen schaut man dann doch die Werbung. Ich glaube nicht, dass das helfen würde. Das Problem wäre nämlich, wenn du so einen kleinen Handtraktorstrahler hättest, der würde daneben liegen. Das stimmt, ja. Sehr gut. Nein, kommen wir zurück zu den ernsthaften Sachen. Traktorstrahl. Die Sache ist jetzt die, wenn man sich überlegt, man möchte mit einem Lichtstrahl Sachen anziehen. Wenn man überlegt, was Licht ist, das ist, da haben sich die größten Köpfe der Naturwissenschaft die Köpfe bei zerbrochen, unter anderem auch Einstein und so, was die Natur des Lichtes ist, da hat er ja auch einen Nobelpreis für bekommen. Und zwar hat Licht die Eigenschaft, sowohl Teilchen als auch Welle zu sein, quantenmechanisches Prinzip, will ich gar nicht viel weiter erläutern. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass es Teilchen sind und Licht irgendwo gegenprasselt, in Teilchenform, kann man sich ja vorstellen, dass Licht etwas wegschieben kann. Und das passiert auch tatsächlich. Und das hat man relativ früh gesehen oder auch früh messen können. Und das zwar irgendwo habe ich es mir aufgeschrieben. 1619 kam das erste Mal jemand auf die Idee, dass halt so etwas passieren kann von Licht oder dass Strahlung etwas bewegen kann. Und zwar Johannes Kepler. Ach. Der Olle. Genau. Der Olle Jupp. Ja, da ist er mal wieder. Der, den jeder Physikstudent im ersten Semester hassen lernt. Wieso das? Mit den Planetenbewegungen. Das ist der Moment, wo ich meinen Vater zitieren muss, der, als ich im ersten Semester war und ersten und zweiten Semester war, also vor dem Vordiplom, Schwierigkeiten bei den Physikaufgaben hatte, bei den Übungsaufgaben, dann immer in mein Zimmer kam, sich das angeguckt hat, den Übungszettel, und dann immer nur den Satz gesagt hat, ach, damals oder da bei diesen Aufgaben, da war die Physik noch schön. Um mir das Gefühl zu geben, dass du bist komplett unfähig. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, damals war es natürlich etwas entmutigend. Ja. Heute würde man natürlich genau das wieder sagen. Ja, natürlich. Also genau dies würde ich jetzt auch sagen. Damals, als es halt noch einfache Mechanik war, war es noch schön. Ja, ja, als dann nachher in die Thermodynamik geht und es wird nicht besser. Nein, das kann man glaube ich besser. Ja. Ja. Also von daher fand ich, Kepler fand ich. Den Jupp fand ich noch ganz gut. Ja, okay, der war noch okay. Da konnte man, wenn man es einmal verstanden hat, konnte man es verstanden und konnte dann auch alle Aufgaben, die irgendwie damit zu tun hatten, auch rechnen. Ja. Das ist in Quantenmechanik anders. Wenn man es glaubt, es hat es verstanden, die eine Aufgabe, dann ändert sich ein bisschen was, man kann es nicht mehr rechnen. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall hat Kepler sich unter anderem ja auch Kometen angeguckt und hat gesehen, dass der Schweif von so Kometen immer von der Sonne wegschallt. Also Also das ist nicht nur eine optische Täuschung, sondern der ist wirklich immer von der Sonne weg. Und das liegt am Sonnenwind. Ja, der ist nämlich nicht, wie man sich halt vorstellt bei einem Kometen, dass der wegen dem Fahrtwind dass nach hinten die Teilchen wegstoben, dieser Qualm, sondern egal in welche Richtung der Komet sich gerade bewegt, ob in Richtung Sonne oder von der Sonne weg, dieser Schweif des Kometens, der zeigt immer von der Sonne weg, wegen dem Sonnenwind. Richtig, weil das halt ein Teilchenstrom ist. Ja. Genauso kann man auch, wir haben ja mal so eine Kindervorlesung über Weltraum und so gemacht, warum hat ein Raumschiff keine Segel? Und da hast du ja richtig festgestellt an einer Stelle, es gibt ja auch die Idee, Raumschiffe mit Segeln zu bauen, und richtig, zwar mit Sonnensegeln, die dann diese Teilchenströme einfangen und den Impuls davon aufnehmen und weiter. Der zugegebenerweise sehr, sehr klein ist und die Beschleunigung ist sehr, sehr gering, aber sehr konstant. Und man kann doch so ein Raumschiff auf erstaunliche Geschwindigkeiten bringen mit solchen Sonnensegeln. Langsam, wie gesagt, aber dann aber stetig. Und du brauchst halt keine Energie mitzunehmen, also keinen Brennstoff quasi. Also quasi ähnlich wie ein Ionenantrieb, das ist ja auch so. Davon gibt es ja sogar ein paar Sonden, die sie mal losgeschickt haben, die halt auch so einen Ionenstrahl konstant nach hinten rausjagen und dann den sie aber selber halt Energie mitnehmen, aber das ist halt auch eine Beschleunigung, die am Anfang kaum messbar ist, aber halt konstant und damit halt immer schneller wird. Auf jeden Fall könnte man sich jetzt denken, man kann damit was wegschieben mit so einem Lichtstrahl. Ja. Aber es ist dann ja noch umso komischer, dass man etwas anziehen kann. Das finde ich gerade komisch. Jetzt gibt es allerdings Physiker, die haben sich mal hingesetzt, und zwar Theoretiker. Das heißt, da sind wir raus. Die haben sich mal hingesetzt und haben durchgerechnet, auf dem Niveau der Quantenmechanik, dass es Zustände geben muss von Licht, also von Lichtstrahlen, die es ermöglichen, Sachen anzuziehen. Mhm. Und zwar, wenn man Laserstrahlen nimmt und die in einer gewissen Weise modifiziert. Ein Vorschlag war zum Beispiel, einen Laserstrahl zu nehmen, der nicht sein Intensitätsmaximum in der Mitte hat und nach außen hin einfach weniger wird, sondern wo sich das Intensitätsmaximum dieses Laserstrahls wie eine Spirale um die Achse dreht. Nochmal. Ja, finde ich auch. Schwer vorzustellen. Also, du nimmst den Laserstrahl und der hat nicht konstant sein Maximum immer in der Mitte, sondern das rotiert so ein bisschen, das Maximum, sodass sich insgesamt den Laserstrahl entlang eine Spirale bildet. Und wenn man diese Spirale dann noch rotieren lässt, dann kann man die so rotieren lassen, dass die Kraft, also der Impuls, der übertragen wird, halt rückwärts läuft. Und man kann kleine Teilchen dann damit anziehen. Theoretisch. Also das war die Idee dieser Theoretiker. Oder man nimmt sich das Wellenbild, also man stellt sich so einen Laser einfach mal wieder als Welle vor und nicht als Teilchen. Dann kann man sich ja vorstellen, dass diese Welle Berge und Täler hat. Und die kann man auch so modifizieren, dass diese Berge und diese Täler halt rückwärts laufen und dadurch was anziehen und wie so ein Surfer so ein Teilchen vor sich herschieben. Okay. Das sind, muss ich aber zugeben, sind alles nur theoretische Überlegungen gewesen, die Leute mal durchgerechnet haben, hat aber noch keiner ausprobiert. Ich bin jetzt auf ein Paper gestoßen von, der Name ist schön, O.Brzobohaty. Ich buchstabiere das mal. B-R-Z O-B-O-H-A-T-Y. Aha, okay. Vom Institute of Scientific Instruments in Brno in der Tschechischen Republik. Oh. Ja. Warst du da mal? Nee, ich kenne jemanden von dieser Universität. Wir hatten mal ein Projekt mit dem Herrn Franter. Ah. Heißt er. Alles Gute von hier, da spricht kein Deutsch. Ja, das ist okay. Und wahrscheinlich gehört er zu unserer riesigen Hörerschaft. Die haben ein Projekt gemacht mit Leuten, also mit Medizintechnikern von der University of St. Andrews. Da mit einem speziellen Thomas Kitzmar, wenn man das richtig ausgesprochen ist. Und zwar sind die auf die Idee gekommen, die haben zwei polarisierte Laser genommen. Also das heißt, die haben sich einen Laser genommen, der nur in einer Schwingungsrichtung schwingt. Ja. Also so ein Laser schwingt sonst in alle möglichen Richtungen das Licht, was da rauskommt, das halt polarisiert. Ähnlich wie diese tollen Brillen im Kino, wo halt nur Licht durchkommt, das in eine Richtung polarisiert ist. Und haben die so in einem gewissen Winkel aufeinandertreffen lassen, diese polarisierten Laser, dass die sich wieder zu einer neuen Welle überlagern. Aha. Und diese Welle ist dann genau so geformt, dass genau dieses Phänomen entsteht, dass Teilchen entgegen der Lichtrichtung, also entgegen des Photonenflusses, bewegt werden. Und das passiert dadurch, dass diese überlagerten Photonen im Mittel am häufigsten in Lichtrichtung gestreut werden. Das heißt, diese Teile kommen irgendwo von schräg oben oder unten, treffen auf das Teilchen und werden im Mittel am häufigsten, sagen wir mal, nach rechts gestreut. Mhm. Und wenn die nach rechts gestreut werden, hat man Impulserhaltung. Wenn die sich nach rechts bewegen, muss auch der Impuls erhalten bleiben. Es muss einen Impuls nach links geben. Das heißt, im Mittel wird der meiste Impuls an dieses Teilchen nach links übertragen und das Teilchen bewegt sich entgegen der Lichtrichtung. Aha. Was ich sehr interessant finde. Das funktioniert für kleine Styroporkugeln, haben die das ausprobiert. Oh, aber immerhin. Da ja, zumindest schon. Klein heißt aber klein heißt 1 bis 5 Mikrometer große Styroporkugeln. Es gibt Styropor, was so ja. klein ist. Also ich meine, das finde ich schon ganz erstaunlich. Ja, finde ich auch. Sagen. Stand zumindest so in dem Paper drin. 1 bis 5 Mikron. Die haben die in eine Flüssigkeit getan und dann mit die halt diesen beiden Lasern draufgeballert und haben gesehen, dass sie sich entgegen der Lichtrichtung bewegen. Jetzt könnte man sagen, ja, damit haben wir unseren Traktorstrahl, wir können damit demnächst irgendwie mal anfangen, Sachen aus dem Meer zu heben oder so einen Tanker oder ähnliches. Das funktioniert leider nicht, weil, wie zumindest jeder Physiker sich schnell denken kann, wenn man Impuls überträgt durch Licht, dann überträgt man auch Energie. Und zwar viel. Also bei diesen kleinen Maßstäben macht das im Mittel nicht so viel, aber wenn ich genug Impuls auf so ein Schiff übertragen möchte, um das irgendwo hinzuheben. Brennt man Löcher rein? Genau, brennt man im Großen und Ganzen Löcher rein. Was beim bereits gesunkenen Schiff, was man heben will, vielleicht egal ist, aber bei dem Raumschiff, was bewegen willst, vielleicht nicht. Also das Problem ist, dass halt auch eine Menge Energie übertragen wird bei der Geschichte und deshalb wird das im großen Maßstab nicht funktionieren. Die Frage ist jetzt, warum zur Hölle will man das dann überhaupt machen? Das hat noch einen kleinen Nebeneffekt, der auch den Titel nochmal erklärt. Captain Kirk, würden Sie das bitte mal kurz sortieren? Und zwar verhalten sich unterschiedlich große Styroporkugeln anders. Das abhängig von der Größe diffundieren die zum Beispiel unterschiedlich schnell durch das Wasser durch. Und wir bekommen unterschiedlich viel Impuls vom Licht übertragen. Mhm. Das heißt, es tritt ein Effekt ein, der sehr erstaunlich ist, und zwar sortieren die sich der Größe nach, von alleine. Das ist so eine selbstorganisierende Struktur. Und damit kann man anfangen, zum Beispiel, also die möchten das hauptsächlich in der Medizin einsetzen, deshalb auch mit Medizintechnikern zusammen. Und damit könnte man anfangen, Zellen und Blutkörperchen und ähnliches zu sortieren. Oder gewisse Moleküle ist vielleicht ein bisschen zu klein, aber einzelne Objekte im Körper halt zu sortieren, an die man sonst nur schwer rankommt. Ja, interessant. Die halt keine Ladung oder ähnliches haben, wie du zum Beispiel vorhin gesagt hast, wenn man auf Sachen Kraft ausüben möchte, ist zum Beispiel schön, wenn die Ladung haben, man die in ein elektrisches Feld packen kann. Bei den Sachen hier funktioniert es komplett ohne. Fand ich eine sehr interessante Sache, dass es sowas tatsächlich gibt. Ja, Captain Kirk, dann würde ich sagen. Beam me up sei jetzt. Ja, dann ist sie wieder zu platt. Ne? Ja, aber das du hast gemerkt, deutlich, ja, ich weiß, worauf ich du raus schon willst. Ich wollte schon wieder so eine Überleitung machen. Findest du meine Überleitung so schlecht? Also die jetzt gerade, die war echt. Die habe ich ja noch nicht mal durchgezogen. Ja. Da habe ich ja selber gemerkt, dass die ein bisschen over the top ist. Das aber, ist schön. Aber du kritisierst mich ja schon für die kleinsten Überleitungen. Ja, selbst für die. Naja gut, aber so viel zur Quantenmechanik, würde ich sagen. Mir schwirrt ein wenig der Kopf. Aha, ist das die... Ja, komm, mach weiter. Nein, das ist doch keine Überleitung. Ja. Nein, mir schwirrt nur ein bisschen der Kopf nach der Quantenmechanik. Ich bin... Ja. Das bin ich nicht mehr gewohnt. Darf ich dir ein Bier anbieten? Oh, der Herr hat die Überleitung. Ja. Haben wir Bier? Wir haben Bier. Ich habe heute ein erlesenes Tröpfchen mitgebracht aus dem Rewe meines Vertrauens. Heute Morgen eingekauft. Und ich muss sagen, wenn man... Quatsch, keine Opern, mach offen. Nee, das möchte ich kurz erzählen. Das hat mich heute Morgen nämlich wirklich getroffen. Wenn man frisch geduscht, ordentlich angezogen, okay, halb tätowiert, morgens um 9 in Rewe geht und 2 Pullen Bier kauft, gucken einen die Leute schon so ein bisschen an wie ein Alkoholiker. Und danach stand ich noch beim Bäcker, hab die beiden Pullen unten auf so eine Ablage gelegt. Neben mir stand eine Mutter mit ihrem kleinen Kind. Der kleine Junge guckte auf die Flaschen, griff so nach einer und die Mutter sagte, nein, lass das, der Herr braucht das. Ja, ehrlich. Ja, guck. Das fand ich schon hart. Der braucht das. Ja. Wir haben hier übrigens Hefeweizen und ich habe keine Mühen gescheut, sogar ein Weizenglas mitzubringen. Exakt eins, unsere WG hat nämlich nur eins. Ja, und das war nicht besonders gut gespült, deswegen schäumt mein Bier hier wie... Sei froh, dass das überhaupt gespült ist und nicht vom Kater leer geleckt wurde. Es wäre schön, wenn du diesmal das Bier unfallfrei in dein Glas bringst. Nicht so wie in der letzten Woche, da hast du das gefrorene Bier geöffnet und das super geschäumt. Und ja. Erstens war das akustisch ein Erlebnis, dich beim Schlürfen zu beobachten. Und zweitens hat mein Büro 2 Tage lang nach Bier gerochen. Tja. Bitte das nicht mehr. Nach der Quantenmechanik hätte ich auch noch was für dich. Was denn? Vielleicht während du dein Bier vorbereitest und ich meins auch. Habe ich noch eine Kleinigkeit mitgebracht, ein Video. Über das bin ich diese Woche gestolpert und das fand ich wirklich irgendwie abgefahren. Wie klingen Planeten? Ja, das ist jetzt nicht. Du glaubst schon wieder, ich habe dir hier so was Abstruses mitgebracht. Nein, das ist eine ernsthafte Frage. Wie klingen Planeten? Ich meine, wenn du mit einer Raumsonde an einem Planeten vorbeifliegst, dann ruft er dir natürlich nichts zu. Du hörst auch nichts, weil im Weltall natürlich mehr oder weniger Vakuum herrscht. Ja. Und du wirst natürlich keinen echten Schall hören, also keinen akustischen Schall. Aber die Frage ist dann doch einigermaßen berechtigt. Denn es gibt zwar keine Schallwellen, aber natürlich elektromagnetische Wellen und zwar auch elektromagnetische Wellen, die im gleichen Frequenzbereich liegen, wie die Schallwellen, die fürs menschliche Gehör hörbar sind. Also so typischerweise 20 bis 20.000 Hertz. Und die Sonden, die NASA so an den Planeten vorbeigeschickt hat, also Voyager zum Beispiel, die hatten immer Plasmaantennen dabei, die genau diese Form von elektromagnetischen Wellen aufzeichnen konnten. Was für ein Plasmaantennen? Plasmaantennen, ja. Also die nehmen also diese komplexe, sagen wir mal, Interaktion von geladenen Partikeln, die von der Sonne kommen, also da ist wieder der solare Wind. Also diese geladenen Partikel, elektromagnetischen Partikel, die in die Ionosphäre der Planeten eintauchen, diese Interaktion nehmen die quasi, diese Plasmaantennen, akustisch auf. Mhm. Das und, kann ich dir jetzt mal vorführen. Und man hört wirklich Unterschiede? Ich würde da, ja, man hört Unterschiede, das ist irre. Also, ohne Scheiß, mein Tipp, man hört immer nur. Ja, du wirst erstaunt sein. Warte mal, ich suche das Video mal. Hier ist es. Das verlinken wir natürlich auch wieder. In die Shownotes für die Hörer, damit man das noch akustisch genießen kann. Und vielleicht abends mal bei einem Glas Wein nicht den alten Chopin rausholen, sondern vielleicht mal so ein bisschen Jupiter sich anhört. Das heißt Chopin. Und ich glaube, Jupiter ist sogar, ich starte mal das Video. Bin nicht sicher, doch Jupiter ist der erste Planet, den du hier hörst. Ich mach mal ein bisschen lauter. Ne? Klingt ein bisschen spooky, oder? Ja, allerdings. Jetzt stell dir vor, du fliegst da alleine mit so einem Raumschiff am Jupiter vorbei. Das ist wie in so einem schlechten Horrorfilm, stimmt, oder? Ey, das ist ja wirklich... Also spätestens, wenn ich da vorbeifliege und die NASA koppelt mir freundlicherweise den Jupiter akustisch auf die Ohren, würde ich, glaube ich, Angst kriegen in meinem Raum. Also ich hätte mal gedacht, bei so schlechten... Das ist jetzt, also das war Jupiter, jetzt kommt Miranda. Miranda ist ein... Mond? Ein Mond, aber ich überlege gerade, ob der... von Uranus. Ah, Uranus ist ja noch ein Stück weiter draußen, ja. Und er klingt auch noch gruseliger, wie ich finde. Ich muss sagen, das klingt haargenauso wie so alte Weltraum-Horrorfilme wirklich. Also ich habe immer gedacht, die haben irgendwie, okay, lass uns irgendeinen Ton finden, der möglichst gruselig klingt, aber dass das so nah an der Realität ist. Das ist Neptun. Wieder weiter außerhalb. Das Faszinierende ist ja, der ist ja blau, ne? Das ist schon so ein bisschen so Meer, also so Meeres, also okay, Meeresrauschen ja, stimmt, jetzt ja. Nicht, aber geht so in die Richtung, ja, im verglichen mit den anderen. Aber das geht hier genauso wie mir, ne? Ich habe so richtig ein bisschen Puffe gekriegt. Das ist wirklich gruselig. Mal eine kleine Frage, ist die Erde auch dabei? Ja, die Erde ist auch dabei, yeah. Die kommt gleich das, noch. Ja, yeah, okay, das fände ich nämlich wirklich interessant. Weil wir ballern ja auch eine Menge Radiosignale raus, ne? Das ist der Ring des Uranus. Der Uranus hat auch einen Ring? Ja, so ein ganz dünn. Ah. Ganz feines Stimmchen, wie ich drin. Dass man überhaupt Unterschiede hört, finde ich krass. Und ganz schön, ne? Ja, also, man könnte, also wenn du Bock hast, wetten das, Wette anbieten, ich erkenne akustisch die Planeten, also die paar Dinger. Wetten das ist ja tot. Ja, okay. Gibt's ja quasi nicht mehr. Da passt diese tragende Musik jetzt ganz gut zu, ne? Prost übrigens. Während Saturn im Hintergrund unser Liedchen singt, stoße ich mit dir an und trinke ein Schlückchen. Schon wieder ziemlich warm geworden, ne? Tja, Saturn. So, Saturn, ich versuche mal nochmal, ich springe mal ein paar andere Stellen. Saturns Ring. Ich finde schön, dass da direkt immer Bilder dazu in dem Video sind. Und danach kommt, glaube ich, die Erde. Oh, Erde finde ich, glaube ich, echt interessant. Ja, ist auch tatsächlich interessant. Was? Jetzt, pass auf, halte ich fest, die Erde. Das klingt schon wie Heimat, oder? Also klingt von allen. Ich weiß ja nicht, wo du aufgewachsen bist. Naja, ja, aber komm, klingt doch von dem Planeten jetzt am angenehmsten, oder? Das schon klingt trotzdem noch wie irgendwie so ein Klassentreffen von Serienmördern. Nochmal kurz frage, ich habe gerade zwar zugehört, aber du hast im All ja keinen Schall. Das sind jetzt Radiowellen, die... Elektromagnetische Wellen, ja genau. Also die geladenen Partikel vom solaren Wind stürzen halt da irgendwie auf den Planeten und interagieren, sagen wir mal, mit der Ionosphäre oder der Magnetosphäre. Und dabei werden halt elektromagnetische Schwingungen angeregt. Okay, und die nimmst du mit der Plasmaantenne auf. Also wie ein Radio dann im Grunde? Im Grunde genommen, ja. Nur halt in der Frequenz, die wir eigentlich hören würden. Ne? Also ist jetzt nicht... Das ist quasi eine Schallwelle, also von der Frequenz her wie eine Schallwelle, genau. Nur im elektromagnetischen... Ganz genau so, ja. Ja. Und mit Uranus möchte ich ausblenden. Ja, ich bitte. Vielen Dank für diese Albträume. Ja, danke. Ich kann mir das richtig vorstellen. Du kannst für deinen Sohn ja mal so ein... es gibt ja diese Sternprojektoren, die man auch so neben das Bett stellen kann. kleines Heimplanetarium, dann mit Original... Also wenn die Sterne schon nicht ganz so richtig sind, mit originalgetreuem Soundtrack. Schön traumatisieren. Ja. Als Rache dafür, dass ich Halbforscher bin. Ja, genau. Ich hab was erfunden. Ja, herrlich. Das Planetarium des Horrors, oder? Genau, Planetarium des Schreckens. Der Sendungstitel steht. Ja, das stimmt. Das notiere ich mir gerade mal. Dann mache ich mal weiter. Ich gucke mal in den Sendungsplan. Ein bisschen verrutscht oder beziehungsweise machen wir es jetzt. Das Experiment. Wo wir schon bei Schrecken sind. Wir brauchen Jingle für das Experiment. Da, da, da. Ja, irgendwie sowas. Ich muss sagen, ich hatte ursprünglich ein anderes Experiment geplant, habe das, wie es ein gut vorbereitender Physiker natürlich macht für die Show, vorher ausprobiert, hat nicht funktioniert. Daraus hast du gelernt und das nächste Experiment, lass mich raten, nicht ausprobiert. Richtig. Nein. Doch, natürlich habe ich das nicht ausprobiert. Das liegt aber daran, dass die Ressource, die ich dafür brauche, nur in gewissen Mengen verfügbar ist. Sonst hätte ich es natürlich vorher probiert. Können wir einige Randbedingungen klären? Was denn? Wird mein Büro anders riechen, / anders aussehen nach diesem Experiment? Anders aussehen wahrscheinlich nicht, anders riechen kann ich nicht versprechen. Wunderbar. Die Sache ist die, ich wollte ursprünglich erklären, wie ein selbstkühlendes Bierfass funktioniert. Okay. Hast du die Dinger schon mal gesehen? Ich habe die im Laden gesehen, mir ist aber nicht ganz klar, wie die funktionieren. Also erstmal, wenn man sich so ein Ding kauft, als hier User Experience, ist... man stellt sich dieses kleine Bierfass irgendwo hin, da ist irgendwo so ein kleines Ventil oder ein Knopf oder so drauf, da drückt man drauf und ohne Elektrik, ohne irgendwas wird das Ding auf einmal langsam warm und das Bier, das man dann da rauszapfen kann, ist kalt. Und zwar richtig schön, angenehm, Trinktemperatur, kalt. Was wird warm? Sag nochmal. Das Fass, wenn man das von außen anfasst, das wird richtig warm, teilweise sogar heiß. Im Grunde genommen ist das ja auch etwas, was wir vom Kühlschrank kennen. Hinten wird er warm und innen drin wird er kalt. Genau, funktioniert sogar relativ ähnlich. Diese selbstkühlende Bierfässer ist übrigens eine deutsche Firma, die erfunden hat und auch noch ein weltweites Patent an den Dingern hält. Kommt, glaube ich, irgendwo aus Bayern. Bin ich mir aber nicht ganz sicher, kann ich aber nochmal nachschlagen. Was man für so ein selbstkühlendes Bierfass braucht, ist Bier, ein Fass und Zeolit. Aha. Jetzt könnte man sagen, was zur Hölle ist Zeolit? Zeolit ist ein Mineral. Okay. Und zwar, also es ist nicht, wir machen hier keine großartige Chemie, ist alles noch schön physikalisch. Das ist ein Mineral, das in Lavastein vorkommt. Ah, okay. Und also im Großen und Ganzen braucht man nur irgendwo einen Vulkan, der ausgebrochen ist. Man hätte das Experiment auch Frühstück in Pompeji nennen können. muss dann die erkaltete Lava nehmen und da mal ein bisschen drin rumbuddeln und da findet man Zeolit. Okay. Der Durchschnittsexperimentalphysiker, dem begegnet Zeolit sehr gerne in Kühlfallen. Oder in Kryopumpen. Jetzt wirst du uns vermutlich noch erklären, was Kühlfallen oder Kühlpumpen sind. Ja, kann ich sehr gerne erklären. Kryopumpen ist schon die fortschrittliche Variante. Nehmen wir erstmal Sorptionspumpen heißen die Dinger auch gerne. Man nimmt sich ein großes Gefäß an so einer Vakuumkammer, packt da irgendwas rein mit einer enorm hohen Oberfläche, in unserem Fall Zeolit oder Aktivkohle, und fängt an, dieses Ding runterzukühlen, meist mit flüssigem Stickstoff, den man außen drum noch mal im Gefäß drumherum hängt, was zur Folge hat, dass alles, was irgendwie in die Nähe davon kommt, da reingesaugt wird, weil alles an dieser massiv hohen Oberfläche halt absorbiert wird und daran hängen bleibt, solange man es runterkühlt. Also wenn man so eine Sorptionspumpe bauen möchte, braucht man irgendwas mit einer unglaublich großen Oberfläche. Ah, und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob du das gerade schon mal gesagt hattest, dieses Zeolit hat eine große, sehr porös und Hat eine extrem große Oberfläche. Also ich habe hier ein bisschen Zeolit mitgebracht. Es steht ja auch Zeolitfüllung für Adsorptionsfallen von einer Firma, die es lange Zeit wahrscheinlich nicht mehr gibt. Ich habe es im Lager gefunden. Zeolit ist, wie gesagt, Mineral. Es sind so kleine beige Kügelchen. Okay. Es zischt auch schon. Ja, es zischt, weil es Luft anzieht. Aha, okay. Ich hoffe, dass das Zeolit hier drin noch schön trocken ist. Zeolit hat nämlich durch seine, seine enorm hohe Oberfläche, die kommt durch so kleine Mini-Kanäle, die da drin sind. Die sieht man mit bloßem Auge nicht, aber die kann man sehen, wenn man sich das Ganze mal unter dem Elektronenmikroskop anguckt. Ein paar besondere Eigenschaften. Und zwar ist es extrem hydrophil. Ich weiß nicht, ob ich das gerade schon kurz gesagt hatte. Hydrophil heißt, das Zeug liebt Wasser und zieht Wasser in jeglicher Form an. Und zwar extremst schnell und viel. Und das macht man sich bei der Kühlung von diesen Bierfässern zunutze. Die sind nämlich so aufgebaut, in der Mitte ist das Bierfass, wo das Bier drin ist. Da drumherum ist ein bisschen Wasser in einem kleinen Mantel und um den herum nochmal ist Zeolit getrocknetes. Das Zeolit ist komplett leer gepumpt von Luft, also steht unter Vakuum und das Wasser, das Bier nochmal einkapselt, das ist auch unter einem leichten Unterdruck. Und wenn Wasser unter einem Unterdruck ist, dann siedet das schon bei geringen Temperaturen. Und wie wir ja vorhin erfahren haben, wenn etwas siedet, gibt es dann kühlt es, dann gibt es Energie ab. Also nicht Energie ab, es braucht Energie, um halt zu sieden. Ja. Es nimmt Energie aus der Umgebung auf. Und macht die Umgebung dadurch kälter. Genau, macht die Umgebung dadurch kälter. Also im Grunde genommen, der umgekehrte Effekt, den wir beim vor zwei Wochen hatten, als wir unser Bier dadurch gekühlt haben, dass wir Wasserdampf kondensiert haben. Genau. Genau, der umgekehrte Effekt ist das. Und wenn man dann... Denn wir wollten ja vor zwei Wochen, wollten wir unser Bier ja warm haben, das war ja gefroren. Und du willst dein Bier jetzt kühlen, deswegen nutzen wir den umgekehrten Effekt. Genau. Ah, ja. Das funktioniert dann folgendermaßen, dass man dieses Ventil, das zwischen dem Wasser und dem Zeolith ist, öffnet. Dadurch saugt das Zeolith schlagartig den kompletten Wasserdampf, der über dem Wasser halt schwebt, sozusagen an, bindet den. Und über dem Wasser entsteht wieder ein größerer Unterdruck und es verdampft weiter und kühlt seine Umgebung weiter ab. Und das geht immer weiter, so lange, bis das Zeolith voll ist. Ja. Während das Zeolith das Wasser aufnimmt, erwärmt es sich dabei. Und dieser Effekt ist extrem, wenn man Wasser auf Zeolith kippt. Okay. Und zwar fängt das Wasser fast spontan an zu kochen, wenn es mit dem Zeolith in Berührung kommt. Du merkst, worauf es hinausläuft, oder? Beziehungsweise es wird extrem heiß. Wenn ich mich richtig informiert habe, so irgendwas zwischen 200 und 300 Grad kann das erreichen. Und um das Ganze auszuprobieren... Hast du dir mein Büro ausgesucht? Habe ich mir dein Büro ausgesucht. Da das mit dem Bierkühlen nicht geklappt hat, habe ich mir gedacht, ich probiere es mal mit was heiß machen. Und da habe ich mir unsere alten Folgen angeguckt und habe mir gedacht, Eier. Wir brauchen Eier. Gibt auch ein schönes Lied von Tool, Eier von Satan, die Eier von Satan. Das ist, Schön, ja. Weißt du als Nicht-Fußballfan eigentlich, von wem der Satz, wir brauchen Eier stammt? Ist der von Oliver Kahn? Sehr gut. Oh, da bin ich also gerade eben noch davon gekommen. Weitermachen. Ja. Ich habe jetzt Folgendes mitgebracht, und zwar diese kleine Packung Zeolith. Also ein Haufen kleiner Kügelchen Mineral. Wir machen natürlich ein paar Fotos davon. Ja, die stellen wir wieder auf. Die stellen wir online. Wir könnten eigentlich auch ein Video machen. Kann man das auch tweeten? Ich weiß nicht, ob man das tweeten kann, aber wir können es auf die Homepage packen. Als stimmt. Link, also verlinken bei YouTube oder gut. So. Gut, das heißt, ich werde ein Video aufnehmen. Nimm mal ein Video auf. So, wir haben Folgendes. Ein Experiment, das wir vorher noch nicht getestet haben. Entweder funktioniert es gut oder gar nicht. Wir haben hier einen kleinen Topf aus unserer WG mitgebracht. Schon mal Salz, falls das Ei nachher gut wird. Du darfst hast echt den Salz nur mitgebracht, falls das Ei gut wird? Ja. Das wird für das Experiment nicht gebraucht. Hier haben wir Zeolith und das füllen wir jetzt mal zur Hälfte in diesen Becher. Ja. Das, was da dampft, ist halt Zeolithstaub. Ja, muss das wirklich alles schon so viel sein, Reinhard? Was denn? Ja, ich glaube schon. Ja, komm. Ich glaube, ich habe es wie gesagt nicht ausprobiert. Ja, was soll im schlimmsten Fall passieren? Gut. Das Zeolith kann man übrigens, wenn es Wasser gebunden hat, immer wieder benutzen. Das beruhigt mich. Das allein beruhigt mich nicht. Okay. Man muss es dafür nur ausheizen. Ich habe mir gedacht, wir machen das jetzt so. Wir nehmen uns ein Ei, das gerade angestochen wurde, und vergraben das jetzt mal in dem Zeolith. Du guckst so, als ob das alles... I don't want to live on this planet anymore. So. Jetzt kannst du ja mal kurz ein Foto. Ich mache noch schnell ein Foto von dem Ei, was im Zeolith ist. Ja, ich glaube, mit dem Video, das wird nichts. Jetzt bedecken wir das Ganze noch mit Zeolith. Hatte ich dir das mal gezeigt, wie das aussieht, wenn Wasser auf Zeolith kommt? Nee. Was passiert jetzt hier gleich? Jetzt passiert Folgendes, wenn es denn gut funktioniert. Und zwar wird das Zeolith an sich. Das Wasser, das ich da reinkippe, ich versuche es erstmal mit ein bisschen, also mit wenig Wasser. Ja. Aber woher kommt der Rest? Zeolith kann auch noch drauf. Und das Zeolith wird dieses Wasser schlagartig einsaugen. Mhm. Und durch das Einsaugen in diese winzig kleinen Kanäle entsteht so viel Reibungshitze, dass das Wasser verdampft bzw. anfängt zu kochen. Meine Idee an der ganzen Geschichte war jetzt... Ich habe große Befürchtung, dass A, mein Büro gleich aussieht wie Sau und B, mein Sohn dich Ganzforscher nennt und ich weiterhin Halbforscher. Also wir haben jetzt hier dieses Gefäß gefüllt mit Zeolith auf einer kleinen Unterlage, damit weil es könnte scheiße heiß werden. Und ich hoffe, dass das halt hier nichts wegkokelt. Ja gut, das kann ja höchstens 100 Grad werden, oder? Nee, also 200-300 kann das. Aber 300, ich meine, Topf, den du vom Herd nimmst, der hat auch ein paar hundert. Komm, mach hin. Ja, ich mach erstmal nur so ein Fitzelchen Wasser, damit du mal siehst, was passiert. Also wirklich nur so ein Tröpfchen. Es qualmt. Oh, super. Ja, ist schon mal gut. Ja, okay. Ich kipp mal mehr, ne? Ja, bitte. Ich darf nur auch nicht zu viel. So, es rauscht jetzt hier schon ganz erheblich. Ja, das ist schon mal irre. Und wie gesagt, das ist keine Chemie, das ist wirklich Physik. Wir müssen aufpassen, dass die Rauchmelder hier nicht... Aber ist doch nur Wasserdampf, ja, oder? Stimmt auch. Ja, das ist nur Wasserdampf. Das Ding... Oh, ich habe doch noch unser schönes Thermometer hier. Gucken wir mal. 100. Darf ich das mal noch... Ja, warte mal. Also irgendwie sowas um die 100 Grad sagt uns gerade das Thermometer hier. Also ich hoffe, man hört so ein bisschen am Mikrofon. Es ist am Zischen. Ganz erheblich. Also immer dann, wenn Reinhard ein bisschen Wasser reingibt, zischt das ganz. Wir machen das jetzt so, jeder weiß ja, ein gutes Ei braucht gute 5 Minuten. Das, ja, aber auch Ja, im Grunde genommen schon. Bei 100 Grad 5 Minuten ist... Ja, das lassen wir jetzt so ein bisschen vor sich hin brutscheln und ich kipp zwischendurch immer mal wieder so ein Schlückchen Wasser drauf. Dieser Topf ist jetzt ernsthaft 100 Grad? Ja, von außen. Das ist krass, oder? Wieso haben wir denn keinen Zeolith-Ofen zu Hause? Das ist halt das Problem. Das funktioniert nur, wenn das Zeug richtig, richtig trocken ist. Man müsste halt immer wieder ausheizen. Ne? Energetisch wahrscheinlich dann nicht... Genau, richtig. Interessant ist das natürlich. Interessant ist das natürlich so für Camping oder so. Ich wollte gerade fragen, sowas. Ich habe mal von so selbsterhitzenden Nahrungsmitteln. Richtig, ich habe es nicht nachgeschlagen, aber mein Tipp wäre, das funktioniert mit hoher Wahrscheinlichkeit genauso. Weil sobald du mit Chemie anfängst, bei Nahrungsmitteln, wird das ja immer recht schwer. Und das Zeug kannst du rein theoretisch essen. Also. Also bevor du mir gleich dieses Ei zum Essen gibst, hast du das nachgeprüft, dass man Zeolith essen kann, theoretisch? Nein, habe ich nicht. Gut. Ich esse das auch gerne. Das ist halt Vulkangestein. Gut. Im Großen und Ganzen. Ja, mein Gott. Was denn? Giftige Pilze sind auch in Natur, ne? Gut, dann gehört mir die Show ab nächste Woche alleine. Ich denke, das kann man essen. Also ich bin mir nicht, ich kann das mal. Siehst du, dafür habe ich ja hochprofessionell dieses Ei-Pad hier liegen. Ich dachte, jetzt kommt so ein Kalauer, weil du iPad gesagt hast. Ja, siehst du, das meine ich mit schlechten Überleitungen. Das ist einfach. Das ist meine Welt. Ja. Na, was googelt man denn? Zeolith giftig? Das heißt, mit anderen Worten, du lässt dein Ei da jetzt noch ein bisschen köcheln und wir machen in der Show noch ein klein bisschen weiter. Yep. Ich bin ja jetzt wieder einigermaßen beruhigt, dass hier diesmal zum ersten Mal nichts. Boah, das ist aber echt heiß hier, der Topf, ne? Ja. Irre. Oh, Zeolith wird bei Vergiftungen gereicht. Zur Darmreinigung. Da sind wir wieder, nachdem du in der letzten Show schon über grüne Fäkalien gesprochen hast und ich das Gefühl und über die Kloaka, da hatte ich ja schon das Gefühl, dass das so dein Thema ist. Wir lassen es noch ein bisschen köcheln. Ja, ich kipp zwischendurch immer mal ein bisschen drauf. Lässt es ein bisschen noch. Hier steht zum Beispiel, Zeolith A ist ungiftig und kann man essen und so. Das ist also wirklich irre, wie heiß das ist. Das ist Hammer, ne? Und also um das jetzt nochmal zu verstehen, das wird so heiß, weil das Wasser quasi ins Zeolith eingesogen wird und über die Reibung, weil es so schnell eingesogen wird es so heiß. Richtig. Und die Tatsache, dass hier am Zischen ist und das Wasser am Kochen ist, ist nur ein Nebeneffekt. Der Hitze. Richtig. Das Faszinierende ist auch, wenn man hier Wasser auf so Zeolith draufkippt, das ist halt sofort weg, ne? Ja, wird sofort eingesogen. Irre. Ja. Gut. Ich bin gespannt auf dein Ei. Ich auch. So macht man in der Hölle Frühstück. Ich bin Ich bin platt, ja. Machen wir in der Zwischenzeit noch ein kleines Experiment. Quatsch. Quatsch. Ich wollte dir ein Video zeigen. Ich war abgelenkt von diesem. Ich bin immer noch völlig ergriffen von deinem Experiment. Deswegen bin ich etwas durcheinander gekommen. Wahrscheinlich bin ich auch so durcheinander, weil ich das Gefühl habe, hier explodiert mal ausnahmsweise nichts. Deswegen. Ja, es zischt. Also ich hatte echt Sorge, wie heiß der das Zeug wird. Ich habe jetzt natürlich auch nichts dabei, um nachher das Ei da rauszuholen. Aber da finden wir was. Ist das eigentlich der einzige Topf eurer WG oder habt ihr noch einen? Ja, ich fühle mich ein bisschen schuldig, wenn hier schon die zwei einzigen Biergläser stehen und tatsächlich ist das nicht der einzige Topf unserer WG. Wir haben tatsächlich sogar zu viel Töpfe. Aber das, weil ihr nur aus der Mikrowelle lebt. Nein, wir leben vom Pizzaboden. tatsächlich ist dieser Topf, ich glaube, der kommt sogar noch aus dem Osten von einem meiner Mitbewohner. Aus der Zone. Aus der Zone. Den hatte ich mal hier mit, als unser indischer Gast uns Tee machen wollte, falls du dich erinnerst. Ah, das ist der Teetopf. Der Teetopf, ja, und jetzt wird er zum Eitopf. Lassen wir mal offen, ob das ein Karrieresprung ist oder nicht. Wir müssen wieder Wissenschaft machen. Ja. Ich habe noch ein Thema mitgebracht. Ich möchte dir dazu ein Video zeigen. Schau dir mal bitte dieses Video an und sage mir, was du hier siehst. Mach mal groß. Ah. Das kann ich dir ziemlich genau sagen, glaube ich zumindest. Da, wenn ich mich nicht irre, habe ich dazu mich heute Morgen auf dem Weg hier in einen Podcast gehört. Ehrlich? Ja, das sind 3D-Printer, oder? Das sind 3D-Printer, ja. Ja, genau. Richtig. Dafür habe ich heute Morgen die Chaos-Radio-Folge zugehört. Was printet der da? Ja, was meinst du, was der da printet? Das sieht aus wie irgendwas so Jelly-mäßiges. Jelly ist nicht schlecht, ja. Guck mal, so ungefähr die Form kannst du... Das ist zu klein, ich erkenne das nicht. Okay, ja. Wie gesagt, mach mal kurz Folge. Ja, dann wird die... Wie nur? Achso, oh, da ist gar kein Button. Was nee. Ah, okay. Dann nicht. Okay, du erkennst dich. Es ist ein 3D-Printer. Okay, ein 3D-Printer kann im Gegensatz zu einem 2D-Printer dreidimensionale Strukturen. Ja, Wahnsinn. Da ist er. Ich dachte mir. Deshalb bist du der Chef, ne? Genau. Ja. Weil ich Dinge, weil ich komplexe Sachverhalte so unglaublich einfach darstelle. Du siehst das einfach, ne? Ja. Das ist okay, nach dieser. Ich mache mir immer ein bisschen Sorgen, wenn du da so an den Topf greifst. Also diesen 3D-Printer, den du jetzt gerade gesehen hast. Der druckt, mein Thema heißt, wir drucken uns eine Superkraft. Ah, okay. Der druckt, und das ist wirklich irre, ein bionisches Ohr. Oh, was cool. Du hier gesehen hast, ist ein handelsüblicher 3D-Printer. Und dann muss man sagen, es ist ein ganz normaler off-the-shelf. Steht da, welches Modell das ist? Nee, weiß ich nicht. Sie haben nur gesagt, handelsüblich 3D-Printer. Wenn du wissen möchtest, was der kostet, $1,000. Ah, okay. Dann ist das wahrscheinlich hier so aus Richtung MakerBot oder so. Weil bei den, also was ich heute in dieser Folge zu 3D-Printern gehört habe, die gibt's entweder in der Version eine 500.000 und dann können die Metall printen oder so sogar. Oder halt in dieser Variante, was so in Crowdfunding-Richtung geht, halt so um die $1,000, was ich erstaunlich finde. Die printen dann meistens so Kunststoffe irgendwie. Genau, die printen irgendwelche Kunststoffe. Ich habe jetzt letztens sogar, gestern um genau zu sein, ein Kickstarter-Projekt gesehen für einen Ready-to-Use 3D-Printer, der auch einfach zu bedienen sein soll. Zumindest war das das Ziel von den Erbauern, für $380. Das fand ich faszinierend. Ja, das ist ja tatsächlich faszinierend. Die Vorstellung dann wäre ja, dass man sich, eine Form der Anwendung ist sowas wie Rapid Prototyping. Du hast eine Idee für eine Erfindung. Da sind wir wieder. Genau. Bei Erfindung. Ja, also für mich überhaupt kein Anwendungsgebiet. du willst etwas erfinden. Und brauchst dafür Bauteile und die kannst du halt mit einem CAD-Programm designen, zeichnen, diesem Printer geben und der druckt dir diese dreidimensionale Figur. Beispielsweise wäre natürlich auf längere Sicht auch denkbar, irgendwelche Ersatzteile schnell zu bauen. Dir geht irgendwas Mechanisches kaputt und du brauchst ein kleines Zahnrad, du baust dieses oder du druckst dir schnell das Zahnrad aus. Ja, also das wären so die Anwendungsgebiete. Und ich habe jetzt in der Mai-Ausgabe der Nanoletters gelesen, dass Wissenschaftler auch eine dreidimensionale Struktur gedruckt haben aus Zellen und Nanopartikeln. Und diese Struktur ist ein menschliches Ohr. Sie haben also aus Zellen und Nanopartikeln dieses menschliche Ohr nachgedruckt. Warum Nanopartikel mit da rein? Also die können Zellen drucken? Also einzelne Zellen aufeinander? Die haben einfach eine Dispersion gehabt, wo Nanopartikel, strukturgebende Nanopartikel drin waren und menschliche Zellen. Und diese Nanopartikel brauchst du quasi als Knorpelersatz. Also du hast ja im Ohr, in deinem Ohr kein Knochen in dem Sinne, aber das fühlt sich ja doch so ein bisschen hart an. Ist ja nicht nur so speckig, wabbelig, wie der Rest. Der Rest deines Danke, ja, komm. Nein, hier. Jetzt nicht. Ja. Sondern das hat ja eine gewisse Struktur. Und dafür braucht diese Nanopartikel, das ist also sozusagen der Knorpelersatz, und Zellen, damit das Ohr lebt quasi und wachsen kann. In dieses Ohr, in dieses selbstgedruckte Ohr, haben sie eine Spiralantenne integriert. Und dieses bionische Ohr kann nun Frequenzen, Radiofrequenzen hören, die 1 Million Mal höher sind als das, was der Mensch normal hören kann. Ah, das heißt, man hört im Grunde nachher besser als ein Hund oder sowas? Ob man da unbedingt besser hört, das sei mal dahingestellt. Okay. Zumindest kannst du Radio hören. Ohne. Ja, das deswegen habe ich diesen Artikel eben genannt, wir drucken uns eine Superkraft, weil du eben nicht die normale Frequenz hörst. Ja. Das ist jetzt kein Ersatz für ein appes Ohr oder ein Hörgerät. Ein appes Ohr, auch schön. Sondern mehr eine Superkraft. Also wenn du jetzt ist das mit dem Ziel, das zu transplantieren mal, oder ist das einfach nur, weil wir es können? Dazu muss ich dir gleich ein Zitat des Oberforschers sagen. Okay, das ist ganz lustig. Aber lass mich dann noch eben abschließen. Normales Ohr nimmt also Schallwellen auf, ja. Diese Schallwellen regen eine Membran an in deinem Ohr, das Trommelfell. Und diese Membran wird übersetzt im Ohr in elektrische Impulse und diese elektrischen Impulse werden deinem Gehirn zugeführt. Und dieses bionische Ohr im Grunde genommen nimmt direkt die elektrischen Signale aus der Luft, also die elektromagnetische Schwingung auf und transferiert die also aus dieser Antenne direkt in dein Ohr, in dein Gehirn. Und damit kannst du eben diese hohen Frequenzen hören. Was wirklich halt irre ist, ist eben, dass es mit einem $1,000-Drucker gemacht wurde. Das ist echt krass. Danach 10 Wochen in eine Petrischale gelegt wurde, um diese Zellen, um das Knorpelgewebe, um die Nanopartikel zu wachsen oder wachsen zu lassen. Und dann war das Ohr fertig. Und das muss ich dir auch noch zeigen. Das ist hier ein Video. Da haben sie dieses Ohr Beethoven hören lassen. Das Video verlinken wir auch. Und da sieht man eben zwei Ohren. Also sie haben zwei Ohren gewachsen. Hier rechts unten, ja. Links unten. Mikrofone, beziehungsweise keine Mikrofone, sondern Lautsprecher darüber. Und die spielen eben Musik ab und du hörst hier Frequenzen am Spektrometer. Ja, cool. Ist ein Ding, ne? Ja, auf jeden Fall. Funktioniert das dann auch wie ein richtiges, funktioniert das wie ein Ohr, wirklich so mit Hammer und also? Nee, die haben einfach nur, also was heißt einfach nur, aber so eine Spiralantenne. Hier siehst du nochmal ein Bild auf der Webseite, eine Spiralantenne und die nimmt eben diese Wellen auf und wandelt die dann um. Okay. Ja, also das Irre ist halt, dass es halt möglich ist, mit einem $1,000-Drucker das zu machen und das lässt natürlich die Hoffnung zu, dass man früher oder später sich tatsächlich quasi Ersatzteile bauen kann. Die Frage, die du gerade gestellt hast, ist natürlich berechtigt. Warum? Also, ja, was richtig. Ist das Ziel? Und da muss ich den Chef dieser Forschungsgruppe, der heißt Mac Alpine, da wurde eben das gefragt, was ist das Ziel, wollt ihr Schwerhörige oder tauben Leuten Gehör wiedergeben? Und da muss ich sein Zitat hier mal im Original vorlesen. The idea of this was, can you take a normal, healthy, average human and give them superpower that they wouldn't normally have? Oh Gott. Also das Ziel war es tatsächlich, kann man Menschen Superkräfte geben? So wie der 6-Billionen-Dollar-Mann oder so, ne? Ja, wir fangen mit den Ohren an und demnächst wird man schneller laufen. Ja. Ich glaube, das Einfachste, wenn man wirklich sowas machen möchte, also Menschen mit irgendwelchen bionischen Implantaten ausstatten, dann werden es wirklich die Sinne sein, die man als erstes macht. Also hören, riechen, sehen, weil die Sensorik, die wir heute haben oder bauen können, geht ja weit über das hinaus, also zumindest so im Labor, was der Mensch wahrnehmen oder sehen oder messen kann. Also von sich aus. Wobei es, glaube ich, schwer wird, jemandem Beine, also bionische Beine, wenn man sich die Robotik mal anguckt, die sagen ja, das dauert noch Jahrzehnte. Aber gerade so, was Sensorik angeht, kann ich mir echt vorstellen, dass das irgendwann mal soweit ist. Ja, ist eine interessante Frage. Man würde sagen, ich meine, im Grunde genommen ist ja so ein Hörgerät, was ja schon seit Jahrzehnten auf der Welt ist, das heißt, ein Hörgerät wandelt natürlich, ist ja eigentlich nur ein Verstärker, ne? Macht den Schall von außen lauter, damit du hörst. Ja. Man müsste hier natürlich jetzt eine Kopplung zum Gehirn erreichen. Genau. Aber da habe ich auch mal, das suche ich vielleicht mal fürs nächste Mal raus, auch mal ein Paper gesehen, beziehungsweise einen kurzen Artikel über künstliche Netzhäute und so, dass also Blinde sehen konnten, also nicht wirklich sehen, wie wir auch sehen können, sondern zumindest Hell- und Dunkelkontraste wahrnehmen können, was im Gegensatz zu gar nichts sehen ja schon ein Riesensprung ist. Du weißt, dass eine Gruppe, die sich auch mit nanokristallinen Diamantschichten beschäftigt, eben diese Schichten benutzt, um solche Chips als Retina-Implantat zu benutzen. Weil da wird es ziemlich schwierig. Das ist eine Sache, einen Sensor zu bauen. Man könnte jetzt einfach sagen, okay, jede billige Kamera vom Mediamarkt hat eine Auflösung, die einem auf jeden Fall reichen würde, besser als blind durch die Gegend zu laufen. Ich meine, jedes iPhone hat eine Kamera drin, die vernünftige Bilder macht. Und die ist schon winzig. Genau. Das Problem ist gar nicht mal so sehr, den Sensor zu bauen, sondern einen Sensor zu bauen, den du, also die Kupplung von Sensor zu Mensch. Also du musst es ja erreichen, dass du die menschlichen Zellen an den künstlichen Sensor ankoppelst. Mhm. Und das ist eben die Frage, mit welchen Materialien kannst du das erreichen? Und Nanodiamante oder nanokristalline Diamantschichten haben die Eigenart, eben auch aus Kohlenstoff zu sein. Du kannst die halbleitend machen, also halbleitende Sensoren bauen, die vom Körper akzeptiert werden, weil sie eben aus Kohlenstoff sind. Genauso wie der Körper auch zum größten Teil aus Kohlenstoff ist. Und ich glaube, mit diesen nanokristallinen Diamantschichten haben die ein Raster von, jetzt muss ich vorsichtig sein, aber sowas wie 8x8 Bildpunkte oder 16x16 Bildpunkte gemacht. Ich glaube sogar 16x16. Das heißt, ein Buchstaben erkennst du. Und ja nicht so schlecht ist. Du kannst immerhin schon mal Buchstaben lesen, wenn sie groß genug sind oder wenn du nah genug dran gehst. Ja, überhaupt irgendetwas wahrzunehmen für Leute, die halt sonst gar nichts. Das ist, ich meine, das sind tatsächlich Kupplungen vom, also die haben Menschen, glaube ich, genommen, die spät im Leben erblindet sind. Das heißt, die ganzen Verschaltungen im Gehirn waren schon angelegt. Und denen haben sie diesen Sensor eingesetzt und der konnte halt wieder nach einer gewissen Eingewöhnungszeit Buchstaben erkennen. Und damit bist du natürlich, das ist natürlich schon ein toller Erfolg für so jemanden. Definitiv. Gut. Was macht das Ei? Das Ei hat also eine Außentemperatur von, also nicht das Ei, sondern der Topf. Kleine, von 75 Grad. Obendrauf, das Zeolith ist schon deutlich kälter geworden, aber da ist auch oben die ganze Zeit Wasser drüber geflossen noch, 45 Grad. Es ist aber noch, wenn man so die Hand drüber hält, so eine feucht-tropische Atmosphäre. Und der Topf ist halt immer noch heiß. Ich würde sagen, das Ei packen wir ganz am Schluss, bevor wir Schluss machen, mal aus. Okay. Und bis dahin habe ich nämlich auch mein Bier auf. Dann können wir das hier mal aufschlagen an dem WG-Bierglas. Gut, dann. Ja, dann darf ich jetzt wieder, ne? wenn du uns noch was Schönes mitgebracht hast. Ja, habe ich doch vorhin gesagt. Drachentöter made in Texas. Bin gespannt, ja. Ja, wie gesagt, es geht nicht um Wumm. Der Titel ist auch eher so aus der Not heraus entstanden. Ich wusste nicht, was ich da sonst hinschreiben sollte. Harry Potter war mir zu doof. Siegfried. Siegfried, der Drachentöter. Ja, ja. Der Nibelungensage. Genau, das Nibelungenlied genau genommen. Und zwar hat er ja von Alberich, hieß er, glaube ich, um den Drachen zu töten, eine Tarnkappe bekommen. Okay. Wobei in sämtlichen deutschen Verfilmungen, steht glaube ich auch in der Wikipedia, oder in gerade in neueren, ja, wobei neuer ist, wann wurde das verfilmt? So, jetzt wird wahrscheinlich 100 Mal verfilmt. Oder? Ja, vor allem sehr gerne in den 30er Jahren. Das, komisch, warum? Ja, warum? Das, nee, aber wurde ja auch so 100 Mal schon verfilmt. Diese Tarnkappe wird tatsächlich mal als Kappe dargestellt, obwohl das eigentlich ein Mantel ist. Okay. Vom Wortstamm her, bla, ist aber auch Latte. Ich will nicht klugscheißern, ich habe selbst nur in der Wikipedia gelesen. Hätte ich auch nicht gewusst. Es geht also um einen Tarnmantel. Ein Tarnmantel, also so wie auch bei Harry Potter, ein Ding, das man sich überwirft und unsichtbar ist. Hätte jeder gerne, wenn man sich jetzt überlegt, die haben in Texas da dran geforscht, kann man sich sehr gut überlegen, wo das Geld dafür wohl herkommt. Ich höre das Militär wieder im Hintergrund leise marschieren. Ach was. Man kann sich auch vorstellen, dass da wahrscheinlich sehr schnell sehr viel Geld fließt. Aber darum geht's nicht. Leider geht's genau da. Ja, leider, genau. Entwickelt wurde das Ganze von, dieses Paper, das ich gefunden habe, vom Assistant Professor Andrea Alu. Es ist ein R. Er kommt aus Italien. Das ist jetzt nicht erstaunlich, dass da Andreas, dass da Andreas rumlaufen. Achso, ja, okay. Ha, das führt zu nichts. Ja, das sind wir wieder bei schlechten Wortspielen. Ja, das war jetzt. Ja. Er hat in Rom promoviert, der gute Mensch, und der hat Folgendes gemacht. Und zwar hat er sich einen dielektrischen Zylinder genommen aus einem dielektrischen Material, das insgesamt sehr gut erkennbar ist mit den Methoden, mit denen die gemessen haben. Und der hat es geschafft, eine Abschirmung rumzubauen aus Kupferfolie bzw. Kupferfilamenten, die mit noch ein bisschen Teflon dran, die dafür sorgen, dass dieser Zylinder komplett unsichtbar wird. Jetzt würde man sagen, ja, hat er geschafft, kriegt er die Kohle. Natürlich ist da ein klitzekleiner Haken dran. Der wird unsichtbar in einem Frequenzbereich von ungefähr 3. Ehrlich? Ja. Ein Frequenzbereich von was? Ist schon, sowas gab es früher schon, aber er hat es jetzt wirklich in einem relativ breiten Frequenzbereich geschafft. Der ist leider im Paper nicht genau angegeben, der Frequenzbereich, aber für Mikrowellen. Mhm. Also um die 3 Gigahertz. In diesem Bereich, also ist das nicht schon, funktionieren da nicht irgendwelche Radargeräte? Ja, ich glaube, in die Richtung geht es auch. Also das ist für unser eins also jetzt relativ unspektakulär, weil man sieht das Ding halt immer noch da stehen. Das ist nicht unsichtbar. Aber wenn man für Mikrowellen ist das Ding quasi unsichtbar. Die werden an der Oberfläche so absorbiert und so wenig gestreut, dass das Ding für Mikrowellen wirklich unsichtbar ist. Also man sieht nichts mehr von dem Teil, wenn man mit einer Mikrowellenkamera sozusagen guckt. Und da, das ist für uns uninteressant, fürs Militär wird's aber interessant, weil gerade in diesem elektromagnetischen Bereich, man kennt das ja auch von Tarnkappenbonbon zum Beispiel, die sind so gebaut, dass sie halt möglichst viel Strahlung entweder schlucken oder so ablenken, dass die kein eindeutiges Signal zurückstrahlen. Genau das macht diese Kupferfolie auch. Die ist aus sogenannten Metamaterialien noch zusätzlich gefertigt, die halt das ermöglichen, diese Mikrowellen zu schlucken. Das Revolutionäre an diesem Paper, also an dieser Errungenschaft des Herrn Andrea Alu ist, dass der das geschafft hat, mit einer dünnen Folie zu machen, und zwar für diesen Zylinder, aber prinzipiell, wenn man es durchrechnet, für beliebig geformte Objekte fast. Ja. Und das ist schon ein Ding. Also fast beliebig geformt. Also ein Panzer wird's jetzt für einen Panzer wird's nicht reichen. Aber ist halt auch Grundlagenforschung. Und ich denke mal, mit diesem Erfolg wird er auch nochmal ordentlich Kohle kriegen. Interessant an der Geschichte ist auch noch die Abhängigkeit, ob man sowas maskieren kann oder nicht, hängt von der Größe des Objekts natürlich ab. Und zwar die Größe des Objekts verglichen mit der Wellenlänge, in deren Bereich man guckt. Aha. Das kann man sich ganz, also zumindest hat man das als Physiker mal irgendwo gehört. Wenn man irgendwas messen möchte, hat man halt eine gewisse Auflösungsgrenze, die durch die Wellenlänge halt beschränkt ist. Mhm. Ich kann keine Sachen messen, die wesentlich kleiner sind als die Wellenlänge des Lichts oder was auch immer, womit ich messe. Das kommt hier halt auch zum Tragen. Wenn man jetzt in diesem Gigahertz-Bereich ist, ist die Wellenlänge natürlich schon sehr klein. Das heißt, die Objekte sind eigentlich sehr klein. Er hat es jetzt geschafft, größere zu maskieren. Wenn man jetzt in den sichtbaren Bereich möchte, da sind wir so bei 400 bis 600 Nanometern oder so, ist der sichtbare, oder 700 Nanometer, ich weiß, fängt bei 400 Nanometern irgendwo an. Wenn man sich den Bereich anguckt, dann wird es leider wahrscheinlich nicht möglich sein, oder zumindest nicht einfach möglich sein, das zu maskieren, weil die Objekte im Gegensatz zur Wellenlänge extremst groß sind. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, von so einem Bierglas sprechen möchte oder so. Wenn man allerdings kleine Objekte maskieren möchte, da könnte es möglich werden. Und da kommen wir wieder in den Bereich von Nanotechnik. Wenn man jetzt winzige Roboter baut oder winzige Maschinen, 400 bis 600 Nanometer ist richtig? 700, ja. 700, ach verdammt. Aber nah dran. Dann kann man irgendwann vielleicht mal fürs Militär interessant kleine Drohnen damit maskieren, die zumindest für elektrische Felder unsichtbar werden. Fand ich interessant, aber auch nur so am Rande, deshalb ist das Thema auch ein bisschen kürzer ausgefallen. Wobei so richtig interessant wäre ja wirklich der Umhang, wo man... Richtig, der wäre richtig interessant, wo man halt selber unsichtbar wird. Aber ich glaube, was würde man denn unsichtbar... Also ich meine, mit diesem Verfahren wird man ja nicht... Man wird... Also unsichtbar würde ja heißen, man kann durch mich durchgucken. Das heißt, das Licht, was, wenn du mich anschaust, muss das Licht, was von hinter mir kommt, müsste um mich rumgeleitet werden und dann wieder gezielt abgegeben werden. Genau, das wäre... Das wäre da ja, da ist ja mehr so ein Versumpfen, ne? Also die, genau, das ist, ich strahle dich an mit Mikrowellen, die Mikrowellen kommen nicht zurück und deswegen glaube ich, da ist kein Objekt quasi. Ja, genau, das ist eher so ein, so ein... sich grau anziehen vor einer grauen Wand. Ja, genau, also, also ich würde halt mit so einem Umhang, wenn der jetzt auch im sichtbaren Spektrum funktionieren würde, würde ich schwarz aussehen. Ne? Da kommt halt keine, alles, was mich anstrahlt, wird geschluckt und könnte im Grunde schwarz aussehen dann, ja. Interessant wird es, wenn man die Oberfläche jetzt noch irgendwie durch elektrische Signale oder wie auch immer so ändern kann, dass die halt Farben des Hintergrunds oder ähnliches. Ja. Aber da sind wir noch ganz, ganz weit in der Zukunft. Ach genau, eine Sache, die dieses Paper von den anderen, also was gab es früher schon, massiv unterscheidet ist, das sind die ersten, die es geschafft haben, wirklich ein dreidimensionales Objekt zu maskieren und zwar aus sämtlichen Richtungen, auf denen du drauf guckst. Mhm. Alles andere, was man sonst gesehen hat, war immer, wie es häufig bei Experimenten ist, wir können das maskieren, wenn man nur bei Vollmond drauf guckt und auch nur mit einem Auge und halb blind ist oder so. Nee, die haben es wirklich geschafft, ein dreidimensionales Objekt, und zwar ein Stab von einer Länge von 18 Zentimetern, Durchmesser 1,25 Zentimeter, den komplett aus allen Blickrichtungen für diese Mikrowellen halt unsichtbar zu machen. Mhm. Und das ist schon nicht schlecht. Das ist erstaunlich, ja. Ja. Im sichtbaren Bereich übertragen, könnte man dann zumindest zu Karneval als schwarzes Loch gehen. Ja, genau. Immerhin. Ob sich das dann lohnt, weiß man nicht, aber trotzdem, ja, sehr schön. Dann so. Nähern wir uns zum einen unserem Frühstücksei, unserem Abendbrotei, und zum anderen möchte ich dir noch eine Sache zeigen, ein Eye Candy, habe ich es genannt, Moleküle unter dem Mikroskop. Ist das ein Video? Nee, es sind Bilder. Da muss ich schnell so trinken. Deswegen natürlich etwas schwierig für unsere Zuhörer, aber ich möchte ganz stark ermutigen, unserem Link in den Shownotes zu folgen, weil die Bilder sind tatsächlich nicht weniger als revolutionär, muss ich sagen, weil das sind Bilder, die man so noch nicht gesehen hat. Die wurden veröffentlicht im Science Magazine online am 30. Mai, also ganz frisch. Und es ist tatsächlich zum ersten Mal gelungen, ein einzelnes Molekül beim Ändern seiner Bindung zu beobachten. Oh, so als Fotostrecke oder so in Echtzeit? Als Fotostrecke, weil sie haben ein Molekül genommen, also relativ großes Molekül C26H14. Ah, ja. Ah, das? Habe ich noch einen Sack von im Keller stehen. Ist auch egal, sie haben dieses Molekül genommen und dieses Molekül lag auf Silber. Dieses Molekül haben sie mit einem AFM abgetastet. Das ist für die Leute, die das nicht kennen, das heißt Atomic Force Microscope. Genau. Man fährt quasi, im einfachsten ausgedrückt, man kann damit atomar aufgelöst sich Oberflächen angucken. Ja, einfach ausgedrückt ist so eine Sache. Das ist schon echt erstaunlich. Ne? Also man würde ja sagen, okay, so ein Mikroskop, das hast du gerade schon ganz schön gesagt, gerät irgendwann halt an seine Auflösungsgrenzen. Ne? Und zwar ist das ein bisschen davon abhängig, wie die Wellenlänge des Mediums ist, mit dem man etwas betrachtet. Schaut man sich in einem Lichtmikroskop ein Objekt an, dann wird man sich nicht Strukturen angucken können, die deutlich unter der Wellenlänge des Lichtes sind. Und da hast du ja gerade schon ganz richtig die Wellenlänge genannt. Das ist ein Problem. Dadurch können wir nämlich in einem Mikroskop, in einem Lichtmikroskop, nicht sehr kleine Strukturen sich anschauen. Dann hat man sich den Trick überlegt, okay, dann schauen wir eben nicht mit Licht auf etwas, sondern wir schauen mit einem anderen Medium auf etwas, beispielsweise Elektronen. Die Wellenlänge von Elektronen ist ein bisschen kleiner. Dazu muss man kurz am Rande erwähnen, Elektronen sind genau wie Licht sowohl Welle als auch Teilchen. Das ist halt so ein Naturgesetz, zieht sich durch alles durch und bitteschön weiter. Ja, genau. Wellenlänge ist kleiner, deswegen können wir kleinere Strukturen auflösen und so weiter. AFM funktioniert etwas anders, also dieses Atomic Force Microscope. Man hat eine Nadel und das ist wirklich irre. Man hat wirklich eine extrem spitze Nadel, atomar spitz, und mit dieser atomaren Nadel fährt man Oberflächen ab. Ja. Und diese Nadel nimmt Kräfte auf, deswegen Atomic Force Microscope, nämlich die atomar anziehenden Kräfte. Man geht nah an ein Objekt dran und man beobachtet, wie sich Atome anziehen. Ist das nicht genau genommen sogar so, dass diese Nadel an so einem langen, wie so ein Sprungbrett quasi unten dran hängt, das Ding schwingt und je nachdem, wie nah die Atome da drunter kommen, ändert sich halt die Schwingung, weil es halt angezogen wird und das kann man halt messen. Genau. Und dann ist das schon irre. Ich frage mich bei sowas immer, wer zur Hölle ist da drauf gekommen und wie? Da muss ich meinem Sohn recht geben, dass ich nur ein Halbforscher bin. Ja. Wenn du morgen zu mir gekommen wärst und hättest gesagt, ich habe eine Idee für ein Messgerät, wir bauen AFM, hätte ich dir gesagt, das wird nichts. Ja. Also von daher, wir gehen mit dieser sehr, sehr spitzen Nadel an etwas dran und können seine Struktur sehen. Und diese Bilder, die sind tatsächlich in so einer Auflösung, die jetzt von dieser Forschergruppe an der UC Berkeley gemacht wurden, dass man dieses Molekül auflösen kann. Dieses Molekül sitzt auf einer Silberoberfläche. Die Silberoberfläche, also eigentlich wollten sie studieren, wie sich Graphen bildet. Und deswegen haben sie dieses Molekül genommen, haben es erhitzt und haben sich dann angeguckt, also es erhitzt, dadurch orientiert sich dieses Molekül um, die Bindungen ändern sich, es bilden sich andere Reaktionsprodukte. Und dann wurde das Silber, auf dem dieses Molekül liegt, wieder abgekühlt. Und dann haben sie sich diese Reaktionsprodukte angeguckt. Eins von dem Ergebnis, was sie da gesehen haben, haben sie erwartet. Drei waren völlig überraschend, das nur so nebenbei. Aber was wirklich interessant ist, das sind die Bilder und die muss man sich einfach angucken, deswegen verlinken wir das auch. Die zeige ich dir jetzt hier, das sind die Bilder. Du siehst nicht nur die einzelnen Atome in diesem Bild, sondern du siehst auch die Bindung zwischen den Atomen. Also was man hier sieht, das sind so Diagramme, die man... Ich muss sagen, ich habe diese Bilder tatsächlich vor 2-3 Tagen auf Facebook gesehen, weil jemand gepostet hat. Also diese kleinen da unten. Und da habe ich mir gedacht, fuck, diese Strichformel hier, Chemie, Zeichnungen oder so, die sind verdammt nah an der Realität dran. Ja, das ist irre, das, oder? Das ist Hammer. Also man sieht hier, dieses C26H14 sind eben genau diese, hat diese Benzolringe, also diese, ja, diese Sechseckringe des Kohlenstoffes. Und die sieht man hier auch. Also diese Strukturen, also so ein Benzolring hier hat 3 Angströmdurchmesser. Das ist halt verdammt klein, 1/3 Nanometer. Und die kann man abbilden. Und man sieht eben auch diese Bindung zwischen den einzelnen Benzolringen. Und also das hier ist das ja ist schon, das ist einfach schon von der Qualität revolutionär, kann man sagen. In dieser Arbeit hat es halt auch schon was gebracht, in gewisser Weise. Nicht nur schöne Bilder und dass man sieht hier diese Zeichnung, die man im Chemieunterricht gemacht hat von diesem Benzolring und der Bindung. Also ich habe sowas nicht im Chemieunterricht gemacht. Aber sehen in Wirklichkeit halt tatsächlich so aus. Aber für diese Arbeit hat es halt schon was gebracht, weil die Forscher sehen konnten, dass sich Reaktionsprodukte bilden, die sie nicht erwartet hätten. Das Gleiche hättest du ja jetzt auch in einer Lösung machen können. Da findest du aber diese Komponenten nie mehr in der Lösung. Haben die das mit einem normalen AFM gemacht oder haben die da irgendein tolles Ding aus dem Keller gegraben, was? Also die werden mit Sicherheit irgendwie dieses AFM gepimpt haben. Also sowas, so eine chemische Reaktion zu beobachten, ja, ne? Das riecht nach einem Nobelpreis. Also dies hier ist eine Revolution, also ja. Oder Revolution vielleicht noch nicht, dies ist eine Sensation. Die Revolution würde dann passieren, glaube ich, wenn du mit sowas auch noch sehen könntest, wie sich chemische Bindungen ändern. Also ja, genau, wenn du das, wenn du wirklich sehen könntest, wenn du das in Echtzeit dir angucken könntest, wie sich Moleküle zusammensetzen, wie die Elektronen die Konfiguration. Ich glaube, an sowas in der Richtung wird auch gerade gearbeitet. Da hatte unser Chef mal was zu erzählt. Ja. Da wollte ich ihn auch nochmal fragen. Also deswegen, also wenn du, also viele Sachen sind einfach noch, wie Phasenumwandlungen passieren, sind häufig einfach noch unerklärt in der Materialwissenschaft. Wenn du sowas einfach filmen kannst und dir angucken kannst, dann bist du ein ganzer Schritt weiter, um die Natur zu verstehen. Das verlinken wir, weil die Bilder sind echt eine Sensation und wirklich toll zu sehen, für jeden, der sich mit sowas mal beschäftigt hat. Was mich da am meisten wirklich geflasht hat, ist, dass das wirklich so aussieht, wie man sich mal überlegt hat, da so Dinger hinzumalen. Ja. Das ist Hammer. Ja. Gut, kommen wir zum Ei. Ach, zum Ei. Das heißt, ich muss jetzt das Ei irgendwie aus dem Zeolit ausgraben. Ich bitte dich, ja. Willst du das mit einem Foto? Boah, das ist noch richtig heiß in der Mitte und feucht. Tja, ich fürchte, ich krieg das nicht dauernd, das ist zu heiß. Das ja, irgendwie musst du es schon rauskriegen, ne? Ich weiß nicht wie. Ist halt echt zu heiß? Kannst du nicht reingreifen? So, so nach und nach immer ein bisschen. Ich versuch's mal nach oben zu. Da ist es. Und es ist scheiße heiß. Ehrlich. Ich möchte übrigens, bevor wir das Ei hier... Kann ich das anfassen? Boah, ist echt warm. bevor wir das hier gleich an dem Dings hier aufschlagen, möchte ich festhalten, das sind 6 frische Eier aus Freilandhaltung. Das ist mir wichtig. Ja, sehr gut. Bio-Eier. Im Moment, Freiland ist nicht Bio, ne? Ja, aber so viel Zeit muss sein. Warte mal, waren das hier Bio? Das sind bestimmt Bio. Da steht Freiland. Sonst komme ich, ich komme in die Hölle. ich möchte nebenbei auch anmerken, man merkt richtig hier bei dem Topf, dass mit dem Zeolit drin, dass der das eine 0,5er Pulle Wasser jetzt im Großen und Ganzen gebunden hat. Der ist nämlich richtig schwer geworden. Naja, ja, das gut. Das ist... ja. Das hat vorher quasi nichts gewogener Zeug. Machst du Fotos vom... Wobei, ein bisschen ist ja auch verdampft. Ne, von dem Wasser. Aber so viel jetzt nicht. Das hat gequalmt. Ja. Okay, du knallst das Ei an. Ja. Das ist... ist fest, ne? Ah, nee. Ja, bisschen suppig wird's, aber... Ist ja bei der Temperatur erstaunlich, dass da überhaupt noch was suppig ist, ne? Ja. Das ist auch nur ein bisschen hier. Jetzt haben wir natürlich keinen Löffel, was natürlich blöd ist. Es ist nicht hart gekocht, ne, kann man sagen. Nee. Aber ich bin eher so ein Weich-Ei-Esser. Echt? Ei-Esser. Ich glaube, da ich nicht hundertprozentig recherchiert habe, wie giftig das sein könnte, will ich dir nicht zumuten, das zu essen. Ja. Ich meine, dann können wir natürlich auch noch kurz drüber sinnieren, was das Problem ist an dieser. Ja, warte mal, lass mich nochmal eben knipsen. Was das Problem an dieser Zubereitung ist. Mal kurz. Da ist schön. Sehr schön, ja. Also es ist schon so fast so, wie ich mein Ei mag, muss ich sagen. Ich muss sagen, ich glaube, ich esse das jetzt auch mal nicht. Das Problem an der Zubereitung ist ja, oder der Unterschied zu dem zur normalen Zubereitung ist natürlich, im Wasser hast du einen enormen eine sehr gute Wärmekopplung. Genau, einen sehr guten Kontakt zum Wasser. Hier hast du halt diese Perlen, die zwar sehr heiß sind, aber nur an sehr kleinen Stellen oder an sehr wenigen Stellen mit dem Ei kontaktieren. Ich glaube, da ist ein Problem bei deiner Zubereitung. Ich muss aber sagen, ich bin trotzdem erstaunt. Das ist ja im Grunde, also sagen wir mal so, noch ein bisschen Zeolit drauf und 2-3 Tropfen Wasser und das ist ein hartgekochtes Ei. Ja, aber am Ende hätte man wahrscheinlich deutlich mehr Wasser noch mal reinfüllen müssen, wahrscheinlich, damit es in Wasser schwimmt und das Wasser hätte dann 100 Grad haben müssen. Ja, was es aber gehabt hätte, bei offensichtlich, aber das hätte man dann machen müssen, ja. Aber sieht insgesamt, finde ich, schon besser als erwartet. Also ich habe ja wirklich Befürchtungen gehabt, dass es nicht funktioniert, aber es ist geeignet zum Eierkochen. Wir halten fest, du bist genauso erfolgreich wie der Mensch, der diesen unsichtbaren Umhang gemacht hat. Im Prinzip funktioniert. Ja, genau. Du wirst vermutlich kein Geld vom Militär bekommen. Wahrscheinlich nicht. Obwohl, wenn du nachweist, dass die irgendwo im Feldkampf irgendwo in so einem... Das Problem ist, Zeolit ist ja jetzt auch nicht gerade leicht. Zum Umtragen, ja, stimmt. Und vor allem, um Ei zu kochen, ich glaube nicht. Okay, halten wir fest, auch das, du wirst auch die Kriegsführung nicht revolutionären. Nein, es war auch nie mein Ziel. Würde meine Mama auch traurig machen. Dann kommen die beiden Halbforscher zum Ende dieser Sendung. Wir weisen nochmal darauf hin, dass wir eine Homepage haben. Genau, www.methodisch-inkorrekt.de, aber jeder, der das hier hört, weiß das, glaube ich. Auf diese Seite wirst du unsere Fotos stellen, die wir jetzt gerade gemacht haben, das und das Video von unserem revolutionären Zeolit-Eikoch-Experiment. Wobei die Fotos wahrscheinlich, weil da muss ich mich morgen drum kümmern, wo ich die hochlade und wie ich die verlinke, ein bisschen der Folge hinterherhängen werden. Aber wird morgen oder spätestens übermorgen passieren. Ansonsten Neuigkeiten unmethodisch inkorrekt, wenn Reinhard mal wieder irgendwo einen Science Slam gewinnt. Oder Nikolas mal wieder bei einem ist. gibt's bei Minkorrekt, unserem Twitter-Account. Ansonsten sagen wir... Irgendwas wollte ich auch noch erwähnen. Ich weiß noch nicht mehr was. Wir freuen uns über Kommentare. Natürlich auch auf unserer Seite. Wir haben die Kommentarfunktion an, oder? Oder Bewertungen bei iTunes. Genug zur eigenen Sache. Wir verabschieden uns. Du willst deine Hände reinigen von dem... Ja, ich will meine Hände von dem Eigelber reinigen, richtig. Und das WG-Bierglas auch. Dann sag ich tschüss und bis in 2 Wochen. Macht's gut. Tschö. Funktioniert nicht. I just wanna sit in this lab. Forget about doing a Western blot. This bacteria looks like snot. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the screen. Microscope on, gonna need some caffeine. I feel crazy like Charlie Sheen. Stop winning. Thank you. Forget about doing